Dann will ich euch alle begrüßen zur 150. Episode. Ein kleines Jubiläum für uns. Dieser Tage natürlich ein bisschen schwierig, aber wir hatten einfach gehofft, euch doch ein bisschen durch die schwere Zeit zu unterhalten. Und dann machen wir das mal ganz offiziell wie immer. An meiner Seite begrüße ich den Adrian, Ja, hi. den Ludwig Hallo zusammen. und den Henning. Moin. Mein Name ist Lukas und ich habe mir ein kleines Rätsel ausgedacht. Da könnt ihr gerade mal alle mitmachen. Wer es weiß, schreibt es in den Chat oder die Jungs schreien gleich rein. Wo lohnt es sich momentan, die Nähe anderer Menschen jeglicher Länder zu suchen? Im Podcast. Auch gut, aber den habe ich leider nicht gedacht. Sorry, aber auch gut, ja. Ah, im Internet. Auch, ja. Auf Instagram. Ja. Okay, ich halte mich zurück. Weiß doch, will doch jemand was einwerfen? Außer Ludwig jetzt, weil der hat ein paar gute Vorschläge, die ich gar nicht gedacht hatte. Aber ich erkläre es mal, warum ich daran nicht gedacht hatte. Hau mal raus, Lukas. Also, ich rede von Zwift. Wenn man sich nämlich da den Leuten nähert, kriegt man schon Windschatten. Und ich habe mir gedacht, also da fahre ich mit jeglichen Leuten rum, ob sie aus Israel, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland kommen. Also immer noch eine gute Plattform, um Leute zusammenzubringen und Spaß haben zusammen. Stefan hat es gewusst übrigens, der hat es gerade im Sehr Chat schön. geschrieben. Jawohl. Unmittelbar nach seiner Antwort, aber ich schätze, die Latenz sagt, er hat recht. Ja, Stefan hat auf jeden Fall gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Zwift, immer eine gute Plattform. Kam mir jetzt mal heute so in den Gedanken, als ich mit vier Leuten aus vier verschiedenen Ländern ja, ungefähr so 5, 6 Kilometer Berg runtergerast bin mit ja, zwischen 300 und 500 Watt. Das war, fand ich ganz ordentlich. Hat Spaß gemacht. Ja, Angeber. danke. Ja, nichtsdestotrotz wollten wir oder müssen wir oder ja, ist halt momentan ein Thema am Start, was wir auch nicht außer Acht lassen können, denn es betrifft uns genauso wie quasi die ganze Welt. Natürlich geht es hier um Corona. Der Ausfall vieler Läufe macht unser Training natürlich auch nicht viel leichter. Was bedeutet denn das für die Sportler oder Sportlerinnen? Was macht die Ausgangssperre mit uns und wie lange kann man seine Form halten? Das wären so die Stichpunkte zu diesem Fall, was wir uns mal ein bisschen rausgesucht haben. Was ich mir auch so ein bisschen gedacht hatte, wir haben hier einen Athleten, den es ja, sehr hart getroffen hat und wir haben einen Trainer, der, glaube ich, viele Athleten beruhigen musste und dementsprechend will ich erstmal an Ludwig das Wort weitergeben. Du hattest du hast was Großes vor, dein 100-Kilometer-Lauf, soweit ich weiß, hast du den selber, glaube ich, gecancelt, gell? Ja, so also mehr oder weniger. Also es wäre nächsten Sonntag gewesen. Also es gab relativ lange hin und her, findet der jetzt statt oder nicht. Und der Veranstalter wollte natürlich von sich aus jetzt auch nicht unbedingt absagen und hat dann darauf gewartet, was das Gesundheitsamt macht und so weiter und so weiter. Und ich hatte dann auch Kontakt mit meinem Verein und eben mit dem Veranstalter. Und ich habe dann irgendwann, also da war es ja eigentlich schon klar, aber eben noch nicht offiziell abgesagt, habe ich dann für mich gesagt, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Erstens wäre es kein gutes Signal, wenn man jetzt einfach so macht als oder so tut, als ob nichts wäre. Zweitens, glaube ich, hat man auch während dem Wettbewerb einfach kein gutes Gefühl, in so einer weltweiten Ausnahmesituation da in einen Wettbewerb zu laufen. Und drittens, glaube ich, also war ich mir wirklich ziemlich sicher, dass es auf keinen Fall stattfinden wird. Insofern habe ich da mental, sage ich mal, oder im Kopf dann doch relativ klar für mich entschieden, dass es nicht so stattfinden wird. Und ich habe dann noch mit Adrian mich abgesprochen und dann haben wir gesagt, nee, also es macht keinen Sinn, da jetzt einfach davon auszugehen, dass das passieren wird. Es wird nicht passieren. Und ja, dann haben wir halt, waren wir natürlich traurig. Auf der anderen Seite muss ich einfach wirklich sagen, gegen das, was da momentan an Gefahr und an Angst und Sorge und so weiter unterwegs ist, ist so ein abgesagter Lauf halt einfach nichts, ne? Und das muss man sich halt einfach immer wieder ganz klar sagen. Es gibt momentan einfach viel, viel Wichtigeres. Und insofern tut es natürlich schon ein bisschen weh. Auf der anderen Seite komme ich damit aber ganz gut klar, weil wie gesagt, es ist halt momentan einfach nicht die Zeit dafür. Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Und was natürlich auch eine, ja, wie ich schon auch in oder wie wir uns das ein bisschen auch ausgedacht hatten, was macht das denn eigentlich mit unserer Form? Da würde ich die Frage vielleicht mal an Adrian geben, der ja auch, ja, auch schon in den Chat geschrieben hat, also bei uns, in den WhatsApp-Chat, ja, dass er viele Athleten hatte, die selber besorgt sind. Das war aber jetzt schon vor 2 Wochen. Adrian, wie sieht es denn momentan so ein bisschen bei dir aus? Aus Trainersicht auch. Naja, also vielleicht erstmal zu deiner Frage, was macht das mit der Form? Also das hängt da von jeweiligen Athleten, was der jetzt, ja, wie nah stand der vielleicht an einem Wettkampf, ne? Was hat er jetzt eigentlich vorgehabt, was fällt denn raus, zu welchem Zeitpunkt der Saison befindet er sich jetzt gerade, ne? Das ist dann natürlich sehr unterschiedlich. Beim Ludwig ist es halt sehr, sehr nah, ne? Also der Wettkampf wäre jetzt beim Ludwig nächsten Sonntag. Und naja, also da habe ich auch in den Chat auch reingeschrieben, ne, dass wenn man jetzt irgendwie 2, 3 Wochen vom Wettkampf steht, beziehungsweise das habe ich in die Facebook-Gruppe geschrieben, dann sollte man schon das Training auf jeden Fall mal durchziehen, um da jetzt irgendwie einen sauberen Abschluss zu haben, um da jetzt einfach diesen Trainingsblock zu Ende zu bringen und vielleicht das Ganze mit einem ja, Trainingswettkampf abzuschließen. Ne, und nochmal darauf nochmal aufbauend vielleicht. Zu diesen Zeiten lohnt es sich, sehr flexibel zu sein und sehr ja, erfinderisch, sage ich mal. Ne? Jetzt müssen wir ja wirklich zusehen, dass wir für uns vielleicht andere Formen finden oder Ziele, ne? Läuferische Ziele finden. Ne? Wie lange die Wettkämpfe ausfallen, steht jetzt wirklich in den Sternen. Ne? Es kann jetzt 2 Monate dauern. Es könnte aber auch sein, dass wir dieses Jahr gar keine Wettkämpfe haben. Mit diesen Gedanken muss man sich auch auseinandersetzen. Von daher ist es schon wichtig, sich auf jeden Fall damit auseinanderzusetzen, mit diesen Gedanken und dann halt für sich nochmal rausfinden, was würde ich gerne jetzt halt nochmal in der Zeit machen, was sonst nicht möglich wäre, beziehungsweise wofür hätte ich dann halt keine Zeit. Ne? Und ja, da gibt es halt sehr viele Sachen, ne, auf die man da ja, kommen könnte. Das dazu aber jetzt nochmal zu deiner anderen Frage, was macht das mit unserer Form? Also grundsätzlich ist es halt so, dass wenn man jetzt über die Wintermonate gut an der Grundlage gearbeitet hat, dann hat man wirklich schon erstmal, ne, die Grundlage erstmal inne. Ne? Also wir dürfen nach wie vor alleine raus, wir dürfen weiterhin trainieren. Was sich auf jeden Fall immer lohnt, ist an ja, maximalen Sauerstoffaufnahme zu arbeiten. Also wirklich sehr schnelle, sehr kurze Intervalle, ne, immer wieder einzustreuen, weil das ist so das Erste, was dann irgendwo ja, verloren geht, beziehungsweise wo man da jetzt halt so ein bisschen was verliert. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass wir immer noch raus können, ne, und draußen trainieren können. Nur müssten wir halt so für sich ja, andere Ziele finden, ne, und davon gibt es ja wirklich sehr, sehr viele. Also vielleicht kurz zu dem Trainingswettkampf, weil da habe ich mit Adrian auch drüber gesprochen. Ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass wir das Training auch bis zum Ende durchgezogen haben. Also diese Absage der 100K DM kam 2 Tage vor dem letzten Wochenende und dann wäre es in die Tapering-Phase gegangen. Also das heißt, wir haben das Training auch komplett abschließen können, wofür ich wirklich sehr froh bin. Und ich glaube, das war mir auch noch ein Anliegen, das Training wenigstens wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Das haben wir gemacht. Und worüber ich auch ganz froh bin, ist, dass wir eine Woche davor ja die Generalprobe sozusagen gemacht haben, nämlich 60 Kilometer im Wettbewerbstempo, was dann im Prinzip ja so ein ganz kleiner Trainingswettkampf schon war. Also ne, 60% des eigentlichen Ziels haben wir dann absolviert. Mehr sollte man dann ja zumindest im Training auch nicht machen. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr froh drum, weil insofern war das sozusagen die Quintessenz des Trainings, war dieser, na, sagen wir mal, Trainingswettkampf. Ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren mit mir selbst darüber, ob ich jetzt nächsten Sonntag beim eigentlichen Wettkampftag auch nochmal sowas mache. Da bin ich noch so ein bisschen am Ringen mit mir, weil ich im Moment ehrlich gesagt tatsächlich im Kopf nicht so weit bin, dass ich dann auf Wettbewerb umschalten kann oder so, weil ich momentan wirklich, also ich finde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber diese ganze Krise, die belastet einen natürlich nicht nur als Athleten, sondern vielmehr auch als Mensch und das spielt momentan bei mir schon zu einem ganz großen Teil noch mit rein und ich habe momentan schon Schwierigkeiten, da auch wirklich mich komplett so auf den Sport zu konzentrieren, wie das eigentlich für so einen, vielleicht nicht All-Out-Wettkampf, aber halt doch einen, der relativ nah an die Wettkampfsimulation rankommt, geeignet wäre. Insofern lasse ich das so ein bisschen auf mich zukommen, aber es belastet einen, glaube ich, als Menschen, uns alle, glaube ich, schon so, dass momentan an so ein richtiges Wettkampftraining nur sehr schwer zu denken ist. Ja, bevor ich jetzt nochmal den Henning mit ins Boot hole, schreibt doch auch mal bitte in den Chat, was ihr so macht, damit ihr ja ein bisschen, sag mal, bei Laune bleibt, denn ich glaube auch, es ist nicht einfach. Und damit die Frage an Henning, was macht man so, wenn man seine Ziele verliert? Weil viele Leute brauchen seine Ziele, ihre Ziele, um ja weiter zu trainieren, überhaupt motiviert zu bleiben, weiter dran zu bleiben an dem Training. Und wenn man jetzt auf absehbare Zeit gar nichts mehr macht, also gar nichts mehr ja, vor einen hat, also ich meine, ich denke mal, bis ja, auf jeden Fall Mitte Juli oder so wird schon mal an gar nichts zu denken sein. Also Großveranstaltungen an sich. Von daher, Henning, was würdest du machen, wenn du jetzt ja, deine ganzen Ziele, was du dir fürs Jahr gesteckt hast, ja, in Sand setzen musst? Naja, ein Ziel war ja der Hannover Halbmarathon. Stimmt. Da ist für mich, also ich hatte letzte Woche Freitag geguckt oder jetzt am Freitag geguckt, da stand noch drin, dass es noch nicht sicher ist oder noch nicht raus ist, ob der jetzt stattfindet oder nicht. Ich habe seitdem auch nicht mehr geguckt, weil das interessiert mich auch nicht mehr. Ich habe für mich gesagt, so wie Ludwig das auch gesagt hat, der Menschenverstand überwiegt da und ganz ehrlich, wenn es stattfinden sollte, ist das für mich. Wäre es für mich persönlich vielleicht ein bisschen schwachsinnig, dann dort auch mitzulaufen, weil in Deutschland, Europa und in der ganzen Welt doch ein ja, quarantäneartiger Zustand gerade ausgebrochen ist. Und da wäre es, glaube ich, fatal daran zu denken oder auch mitzulaufen, ne? Natürlich ist das für die Leute, für manche Sportler schwer, aber ich habe damit jetzt abgeschlossen und ich sage jetzt. Gucken wir mal, was da noch kommt, ne? Die anderen Wettkämpfe, die ich habe, ich trete ja noch in der Liga an. Da müssen wir mal schauen, was da kommt. Da mache ich mir aber eigentlich auch keinen Stress. Und dann habe ich ja noch drei Mitteldistanzen. Entweder laufen die oder die laufen halt nicht. Und wenn sie dann halt abgesagt werden, dann ist das halt so. Das ist für mich jetzt aber halt auch kein Beinbruch. Und natürlich motiviert mich ein Wettkampf. Aber so demotiviert bin ich jetzt auch nicht, weil es macht mir halt auch unheimlich Spaß gerade. Einen langen Lauf zu machen, halt vielleicht nicht irgendwie mit eingebauten Steigerungen oder Intervallen. Und so wie heute auch, wo ich dann einfach mal 25 Kilometer gelaufen bin, das fand ich außerordentlich entspannt dann auch in lockeren Tempo zu laufen. Oder Lukas, wie wir es dann auch vor 2 Wochen gemacht haben, dass wir einfach auf Swift gefahren sind, ohne sich eine Platte zu machen, ob man nächsten Tag Intervalle schafft oder sonst irgendwas, ne? Deswegen, so unmotiviert bin ich nicht, weil ich weiß, dass ich auch immer noch was mache und ich habe jetzt auch nicht so die Angst, so viel Form zu verlieren, ne? Weil ich glaube, ich habe oder wir haben gut an der Grundlage gearbeitet, der Adrian und ich, und ich denke, ja, aufgrund dessen ist das natürlich, verliert man ein bisschen Speed vielleicht in manchen Bereichen, aber was jetzt so Laufwettkämpfe angeht, das ärgert mich nicht. Was ich halt wirklich zu Recht. Dass die geschlossen sind, die Hallenbäder, aber da mir das Schwimmen momentan so viel Spaß gemacht hat und ich auch gemerkt habe, dass es für meinen Körper so gut getan hat, das wurmt mich eigentlich mehr gerade als die Wettkämpfe. Ja, das war auch eine Frage noch, wo ich drauf hinaus wollte. Da du jetzt gar keine Möglichkeit hast mehr zu schwimmen, ist das natürlich der Form auch nicht zutreffend. Natürlich kann man auch Übungen machen für Schwimmen, Trockenübungen, sag ich jetzt mal, aber das kannst du natürlich damit auch nicht aufwiegeln. Nee, auf gar keinen Fall. Aber man muss sich ja auch immer so vorm Auge halten. Natürlich haben wir uns für die Wettkämpfe angemeldet und wäre schon schön, wenn die stattfinden. Jeder hat so sein eigenes Ziel vor Augen. Aber wir sind da halt auch keine Profis, ne? Und wir müssen nicht darum ringen, irgendwie, dass die Wettkämpfe stattfinden, dass uns keine Sponsoren abspringen, was ja jetzt auch in anderen Podcasts auch schon öfter gesagt worden ist, ne? Ob wir jetzt, also generell spreche ich da auch vom Sport, ne? Deshalb gehe ich das relativ gelassen um. Ich habe halt einen super Arbeitgeber. Der mich jetzt 2 Wochen ins Homeoffice geschickt hat, ohne dass ich da irgendwas einbüßen muss gerade, weil ich viel von zu Hause auch machen kann, weil ich oft oder weil ich halt 90% vorm Rechner sitze. Und dieses Gefühl, dass man dann nicht zum Beispiel in Kurzarbeit geschickt wird und dass man sich erstmal die nächsten 2 Wochen darum keine Sorgen machen muss, das überwiegt das Gefühl, dass oder halt auch so ein bisschen macht mich der das Gefühl ist gut und also erfüllt mich ein bisschen auch mit Freude, dass mein Arbeitgeber mich dort in der jetzigen Zeit auch so behandelt, ne, dass das möglich ist. Und da sind die Wettkämpfe, die fallen dann doch schon, ja, die sind erstmal ganz weit hinten. Die sind auch noch ein bisschen weg und da müssen wir mal gucken, was das Jahr 2020 so bringt. Und wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht. Und so viel Disziplin muss man vielleicht als Sportler haben, dass man sich jetzt nicht unbedingt auf die Couch verkriecht und ich sag mal, sich rundfuttert, ne? Oder dass man jetzt auf einmal Starkraucher wird oder irgendwie sowas, ne? Also was ich vielleicht noch kurz dazu ergänzen möchte, ist, ich glaube, dass wir momentan sehr, sehr viel lernen. Also vor allem als Gesellschaft natürlich, aber ich glaube auch als Sportlerinnen und Sportler, als Athletinnen und Athleten, dass wir uns auch wirklich ein bisschen besinnen wieder darauf und einfach mal wieder lernen zu laufen. Ich beziehe es jetzt mal aufs Laufen bei mir, zu laufen, um zu laufen. Das ist vielleicht was zu Recht dann ja auch ein bisschen aus dem Fokus gerät, wenn man sich auf Wettkämpfe vorbereitet. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig drauf, wieder mich wirklich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Ich vermisse das jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen, klar. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir jetzt einfach gezwungen, diesen Fokus ein bisschen zu verschieben und wieder ein bisschen uns darauf zu konzentrieren, was dem Körper gut tut, wo wir jetzt auch Lust drauf haben. Natürlich immer mit dem Hintergrund, dass man die Form aufrechterhalten muss. Das finde ich auch extrem wichtig. Es ist aber auch so, und das finde ich sehr beruhigend und in dem Sinn auch wieder ein bisschen motivierend, dass es so aussieht im Moment, dass wir das auch weiter tun können. Also dass die sportliche Betätigung, unser Training können wir im Prinzip, zumindest was den Sport draußen angeht, jetzt unabhängig vom Schwimmen, aber das Laufen zumindest, können wir ja so weitermachen, wie das bisher auch gewohnt war. Trotz Kontaktsperre, auch jetzt bei der Kontaktsperre, die jetzt heute angesagt worden ist, wird es möglich sein, trotz Ausgangsbeschränkungen, wie wir es zum Beispiel in Bayern oder im Saarland haben oder in Rheinland-Pfalz, glaube ich, auch inzwischen, das ziehen ja jetzt alle nach. Also insofern wird das weiter möglich bleiben. Das hätte mich, glaube ich, wirklich extrem hart gebrochen. Also das, gebrochen, sage ich schon. Ja, vielleicht auch gebrochen, aber extrem hart getroffen, wenn das nicht mehr möglich gewesen wäre. Aber so, glaube ich, müssen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen in uns gehen und sagen, okay, jetzt ist es so, wie es ist, aber für uns als Athlet ist es gut ertragbar so. Und jetzt konzentrieren wir uns einfach mal wieder ein bisschen auf das Laufen selbst, genießen das und gucken, dass wir uns damit auch wirklich wieder was Gutes tun und verschieben den Fokus ein bisschen. Und das ist vielleicht bei dem einen oder bei der anderen auch mal wieder nötig. Und insofern müssen wir diese Chance jetzt einfach nutzen, mit dem Wissen, irgendwann werden die nächsten Wettkämpfe kommen. Ich hoffe, dass es im Herbst wieder der Fall ist. So ganz hundertprozentig sicher bin ich mir da auch noch nicht. Adrian, glaube ich, hat auch schon so ein bisschen Skepsis durchblicken lassen gerade. Man kann davon jetzt im Moment noch nicht hundertprozentig ausgehen. Wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Aber wir müssen es jetzt einfach als Chance nehmen, uns ein bisschen neu zu kalibrieren und dann wird es auch wieder richtig schön in die Wettkämpfe gehen können. Genau, und jetzt vielleicht nochmal, um die Hörer mit ins Boot zu nehmen. Da hat die Tabea schon mal in den Chat reingeschrieben, dass sie jetzt quasi einen Streak macht, einen Corona-Streak, cooler Name, wie ich finde. Und ja, ich meine, auf sowas sollte man sich vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen umsatteln, ne, sozusagen. Also solche kleinen Ziele sind ja auch ganz cool, ne? Also einfach komplett was anderes machen, ne? Jetzt weg so ein bisschen von den Wettkämpfen. Auch vielleicht mal so drüber nachdenken, dann jetzt auch in der Zeit, was für einen überhaupt die Wettkämpfe bedeuten, ne? Und was mache ich dann im Endeffekt ohne? Aber ich finde, diese Zeit ist super, um sich eben auf solche Streakläufe oder ja, keine Ahnung, es gibt vielleicht nochmal den einen oder anderen Strava-Abschnitt, den man gerne mal schneller laufen würde oder ja, irgendwelche anderen Geschichten. Von daher, Ziele gibt es bestimmt viele, ne? Und ja, also jetzt ist die richtige Zeit, ne? Sich auf solche Sachen so ein bisschen zu verschieben. Einfach auf die Sachen, auf die man einfach keine Zeit hat, wenn man sich speziell, sage ich mal, für einen Wettkampf vorbereitet, ne? Da bleibt doch schon so ein bisschen was liegen. Sei es, was weiß ich, Lauftechnik oder einfach mal zu sagen, okay, ich möchte vielleicht meine 1000-Meter-Zeit verbessern und solche Geschichten. Dafür wäre jetzt Zeit. Ne? Das könnte man jetzt machen. Ne? Mal ganz was anderes. Den Corona-Streak übrigens kann man bei Tabea auf der Instagram-Seite ganz schön nachlesen. Da gibt es halt, glaube ich, auch ein Video dazu. Bei ihr Lauf ganzheitlich heißt sie da und da erklärt sie so ein bisschen, was sie mit dem Corona-Streak vorhat. Genau. Ja, der Stefan Kracht, übrigens hier nochmal ein Lob an deine super App. Der will die Er wollte Marathon, den Hamburger Marathon auf der Laufbahn verlegen, aber ja, der Heiko hat schon geschrieben, dass zumindest in Berlin alle Stadien geschlossen sind. Das wird dann wohl ein bisschen schwieriger und ja, ich glaube, ja, wenn man so ein bisschen in den April reingehen wird, dass es einfach ja, noch schlimmer wird. Sagen wir es mal einfach mal so. Das ist so meine Sicht. Ja, und der Hannes, der wollte ja dieses Jahr eigentlich auf Marathon ist dann schneller werden und dann damit die Grundlage für 2021 für einen 100 Kilometer Zeit legen. Ja, jetzt will er es anscheinend um Kilometerumfänge zu steigern, auszunutzen, aber das ja, sieht man die Hörer und wir werden alle so ein bisschen erfinderisch werden müssen. Was ich auch so eigentlich eine ganz coole Idee finde, ist vielleicht sich so seine eigene Challenge suchen, wie die Tabea jetzt auch schon geschrieben hat mit ihrer Corona-Streak, wo sie dann immer mal laufen möchte. Ja, und das halt dann durchziehen und vielleicht bleibt man dann so am Ball, auch wenn es dann ein bisschen schwerfällt, ohne Ziel so zu laufen Es oder gibt was anderes machen. inzwischen ja auch so ein paar Anbieter, die jetzt einfach eine Urkunde anbieten für Läufe, die man gemacht hätte im Wettkampfmodus und die aber dann einfach versichert machen möchte. Ich glaube, die Runners World hat damit angefangen. Die Jungs von Was läuft vom Podcast machen das jetzt so laufenden Decken, glaube ich, überlegen jetzt auch gerade, was sie da machen können. Also ich glaube, da kann man sich auf diversen Plattformen auch selbst Urkunden zuschicken oder ausdrucken lassen, wenn man dann eben auch selbst seinen Wettkampf gestaltet. Ist jetzt nur ein kleines Trostpflaster, aber vielleicht für die einen oder anderen auch was Schönes. Ja, aber schauen wir doch mal ein bisschen auf die andere Seite und damit meine ich die Profis, die natürlich davon leben, was wir als Hobby machen. Und für die ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, das jetzt alles so am Laufen zu halten. Ich habe mir also die letzten 2 Wochen auf Instagram gesehen, dass der Jan Frodeno immer den Frodissimo Friday auf Zwift macht. Da kann man mit dem fahren, was natürlich für ihn ja dann sozusagen in aller Munde zu bleiben und auch seinen Sponsoren zu zeigen, er ist nicht weg vom Fenster. Ja, sagen wir so, einfach ein gewiefter Geschäftsmann. Aber ja, das kann natürlich auch nicht auf alle zutreffen. Und wie seht ihr denn das so gerade die Marathonläufer, die davon eigentlich quasi leben, für die wird es jetzt, glaube ich, eine ganz harte Zeit werden. Man weiß ja auch nicht, wann es genau wieder vorbei ist. Ich habe jetzt gerade in der Triathlon gelesen, dass der Florian Neuschwander das ja, glaube ich, vorgemacht hat, dass er auf dem Laufband den 50-Kilometer-Rekord gebrochen hat. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder ein Laufband zu Hause stehen hat. Ich weiß, dass Adrian eins hat, aber solche Sachen über Swift zu laufen, könnte man halt auch machen, ne? Solche Group-Läufe oder wie jetzt zum Beispiel den Neuschwander, dass man den vielleicht auch virtuell unterstützen könnte, hätte können, wie auch immer. Das sind halt auch solche Sachen, ne? Also gerade so Swift, was diese Plattform bietet, nicht nur als Radsportler, sondern wenn man Laufband zu Hause hat, auch so als Läufer ist schon, da kann man sich ja schon betteln, ne? Und es geht ja auch nix, also im Wettkampf machst du es ja auch, ne? Und das ist eigentlich schon so ganz cool, um dann nochmal zu schauen, wo man überhaupt steht und ob man sich dann auch quälen kann in so einem Lauf, ne? Ist natürlich was anderes, als mit tausend anderen beim Marathonstart zu stehen, aber der Neuschwander hat es ja auch gezeigt, ne? Dass man daraus halt auch eine Challenge machen kann und das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, sowas. Das stimmt. Ich würde vielleicht das Thema so, ja, so langsam ein bisschen verlassen und aber. Bevor du das machst, Lukas, also da muss ich noch mal kurz rein, weil ich wollte nämlich noch eine andere Seite reinbringen und zwar ging mir das heute so ein bisschen durch den Kopf. Wir haben jetzt über uns gesprochen, über unser Training, auch vielleicht so ein bisschen über die Profis, aber was ist jetzt eigentlich mit den ganzen Veranstaltern? Ich habe mich mal letztens gefragt, wie viele Veranstaltungen werden an dieser Geschichte kaputt gehen, vor allem so kleinere Veranstaltungen, denn wenn das sich doch noch über mehrere Monate hinziehen sollte, könnte ich mir doch schon vorstellen, dass der ein oder andere da irgendwie, ja, jetzt vielleicht nicht ganz über die Runden kommt, damit, ja, also keine Ahnung, war jetzt so mein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht lohnt sich nochmal jetzt darüber zu reden, weil was ist denn eure Meinung dazu? Also daran anschließend vielleicht würde ich auch sagen, momentan gibt es ja so ein bisschen den Aufruf als Teilnehmer, wenn man jetzt so eine Veranstaltung gebucht hatte, das Startgeld eben nicht zurückzufordern. Das finde Ja, ich an sich genau. eine schöne Geschichte. Ja, Da ich würde auch. ich auch ganz stark dafür plädieren, zu sagen, okay, der Aufwand war da, die Werbung war da, die ganzen Genehmigungen, die Planung, das Personal und so weiter, auch wenn viel ehrenamtlich war, aber trotzdem ist das ja alles mit Kosten und mit ganz viel Leidenschaft verbunden. Vor ein paar Tagen hat Guido ja erst den WHEW abgesagt oder verschoben, hat dann eben auch gesagt, ganz viel Leidenschaft ist natürlich auch in die Organisation reingegangen. Wir haben das alle oder einige von uns haben das ja auch schon miterlebt vor Ort beim WHEW. Und also da kann ich nur sagen, ich glaube, dass das eine schöne Geste von uns allen wäre, einfach zu sagen, wir verzichten auf die Rückforderung des Startgeldes, einfach als Zeichen der Solidarität auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch um den Veranstaltern die Möglichkeit zu geben, da über die Runden zu kommen und diese Kosten einigermaßen in Schach zu halten, die da entstanden sind. Für diese Krise kann niemand was. Das trifft jeden, trifft teilweise die Leute bis zum Existenzminimum. Und deswegen vielleicht hier so ein kleiner Aufruf von uns oder von mir. Ich weiß nicht, ihr schließt euch vielleicht an, dass einfach jeder sagt, okay, der Lauf, der jetzt da ausgefallen ist, ich möchte mein Geld da nicht zurück und hoffe, dass es einen neuen Termin gibt. Definitiv Also eine gute Sache. 100% gebe ich, also kann ich das aber nicht zustimmen, wenn ich mich für einen Ironman, weiß ich nicht, für Na gut, 800 das Euro ist es. angemeldet habe, ne? Das ist natürlich ein bisschen was anderes oder halt auch bei einer Challenge. Wenn jetzt so Ah. ein Lauf ist, da stimme ich dir zu, Ludwig. Ja. Sowas wie WHEW, was da ins Leben gerufen ist, wo man, das ist ja auch dieser Spirit dabei, ne? Man kennt den Veranstalter, man ist quasi mit dem per Du. Ne? Und das finde ich auch wirklich eine geile Sache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Hannover Marathon bin oder bei noch größeren Marathons, wie jetzt zum Beispiel auch Berlin, wo du halt auch wirklich Kohle zahlst für einen Marathon, ne? Da muss ich mir dann vielleicht die Frage stellen, okay, vielleicht kann man einen Teil davon sagen, behaltet es als Spende. Andererseits muss ich sagen, wenn ich 800 Euro zahle, 700 Euro zahle für einen Startplatz, das ist viel Geld, was man sich vielleicht auch zusammengespart hat. Das heißt, man könnte Ja. nächstes Jahr vielleicht nicht starten. Ne? Das muss man sich dann auch überlegen. Bei so 100 Euro, denke ich, ist es okay. Da muss man aber auch an die Veranstalter appellieren, wenn die eine Spendenquittung ausstellen, ne? Weil es ja ein Verein meistens dahinter steht, kannst du es auch noch von der Steuer absetzen, da haben beide Ja. was von. Ne? Ja. Das muss man dazu dann auch sagen. Also wenn das so klappen würde, dann wäre es okay. Aber bei einer gewissen Summe X, die wirklich hoch dreistellig ist oder vielleicht sogar ins Vierstellige reingeht, weiß ich jetzt wirklich persönlich nicht, ohne da einzukränken, weil ich sag mal, Iron Man, die haben auch genug Kohle in der Tasche, ne? Die werden dann nicht sofort am Hungertod sterben. Das muss man auch Das dazu sagen, ne? meinte ich eigentlich auch gar nicht, Henning. Also mir ging es in erster Linie wirklich um kleinere Veranstaltungen. Ja, also ich meine jetzt gar nicht so diese Großstadt-Ironmans oder Marathons. Die werden das überleben. Aber es gibt ja genügend und ganz viele kleinere Veranstaltungen, denen es dann auch nicht so gut geht und wo es halt nicht so viel Geld drinsteckt. Ja, guck dir jetzt mal den Köln-Triathlon an, der jetzt vom anderen Veranstalter übernommen wurde, weil sie es ja besser machen wollen, weil es ja letztes Jahr quasi ausgefallen ist. Da ist es natürlich, denke ich mal, die sind wirklich schon gut in Vorleistung gegangen, obwohl die ja auch den Köln-Marathon ausrichten. Aber ich glaube, so ein Triathlon hat ja noch mal ein bisschen mehr logistische Attribute, die dort angezogen werden müssen. Ja, da denke ich mal, sowas könnte dann, die müssen dann, glaube ich, schon gut schlucken, die Jungs, ne? Vermute ich jetzt einfach mal, ne? Weil die wissen ja nicht, wie es ankommt und auch die Leute haben sich dort einfach mal so ins Blaue drauf hin beworben. Es stand ja noch nicht richtig fest, wo die Fahrradstrecke lang geht und und. Und wenn sowas natürlich wieder ausfällt, wirft das natürlich auch immer so einen kleinen Schatten, sage ich mal, auf die Veranstaltung, ne? Sowas ist ja wirklich immer ärgerlich. Aber so, wie Ludwig sagt, so WAEW. Du hast den Veranstalter mit Vornamen genannt, da muss man sich, glaube ich, gar nicht groß drüber unterhalten, dass man das Geld oder wie dein Start jetzt bei den 100 Kilometer, bei den deutschen Meisterschaften, ne? Wenn das im Rahmen ist, dann auf jeden Fall immer beim Veranstalter lassen. Oder meistens kommen die Veranstalter ja auch auf einen zu und sagen, pass auf, wir verschieben das Ganze oder du kannst dafür nächstes Jahr starten oder, ne? Die sind ja auch meistens kompromissbereit, die Jungs. Ja, also man muss da auf jeden Fall ein bisschen zusammenkommen, glaube ich. Das ist jetzt in dem Fall auch ganz wichtig. Und es ist gut und ich finde es wichtig, dass wir das natürlich auch mit ansprechen, dass es nicht nur traurige Athleten gibt, sondern eben auch sehr, sehr traurige Veranstalterteams, nenne ich jetzt mal, weil es ja meistens eine ganz große Mannschaft ist von ganz tollen, engagierten Menschen, die sich da Jahre und Monate, ja, Monate, vielleicht auch Jahre darauf vorbereiten, sowas durchzuziehen. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, Lukas, möchte ich trotzdem noch ganz kurz eine Frage aus der Community stellen. Wir hatten nämlich unter dem Post von Adrian auf unserer Facebook, in unserer Facebook-Gruppe, wo Adrian davon gesprochen hat, dass man doch diesen Testwettkampf oder dieses Training im Wettkampfmodus sozusagen abhalten soll am Tag X, kamen noch ein paar Kommentare drunter und darunter auch eine ganz konkrete Frage von Christian. Eigentlich haben wir die Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber vielleicht können wir das nochmal in aller Deutlichkeit machen. Er fragte so ein bisschen nach dem Gesundheitsrisiko, im Moment laufen zu gehen. Er schreibt, dass wir ja alle nicht Wissenschaftler oder Ärzte sind und jetzt die Frage halt ist, ob man im Moment sowieso überhaupt Sport, Laufen, Radfahren und so weiter ausüben sollte. Ist das bedenkenlos möglich, schreibt er. Ich habe gelesen, dass man in Frankreich trotz Ausgangssperre draußen alleine laufen darf. Das ist bei uns ja auch der Fall, wir haben es schon angesprochen. Und jetzt sagt er hier, mir geht es allgemein um das Gesundheitsrisiko und wie du, Adrian, ist konkret an dich, das handhaben würdest. Ich bin mir so unsicher. Alle sagen, man soll im Haus bleiben, aber soll man jetzt draußen allein keinen Sport mehr machen? Sorry für die Frage, aber ich zerdenke mir damit den Kopf und ich glaube, das geht uns allen so ein bisschen so. Und deswegen, Adrian, was würdest du sagen? Naja, ich würde sagen, dass solange man alleine läuft oder ja vielleicht auch zu zweit, aber mit genügend Abstand voneinander, aber sicher ist sicher, dann vielleicht doch lieber alleine, dann spricht da nichts dagegen. Ne, dann kann man kann das tun. Das tut sogar gut, also es sei denn, du hast wirklich irgendwelche Symptomatiken oder so, dann ist es natürlich alles andere als gut, aber ansonsten, wenn du dich fit fühlst und gesund fühlst, dann spricht da tatsächlich nichts dagegen. So einfach kann man die Frage beantworten im Endeffekt. Also, da gibt's, ich glaube, man sollte es sogar tun, weil das Immunsystem ja dadurch auch nochmal... Ja, man sollte sich auf jeden Fall draußen auch ein bisschen aufhalten. Ja. Ne? Also halt, man soll halt diese Gruppen vermeiden. Ne? Das ist jetzt irgendwie so das A und O im Endeffekt bei der ganzen Geschichte. Ja, ich denke auch, ich verstehe, wo die Frage herrührt. Man soll ja zu Hause bleiben. Das haben wir zum Beispiel heute auch gemacht. Wir hatten jetzt auch nicht so unbedingt was vor. Also ja, ist zwar jetzt nicht mal gut, immer zu Hause zu bleiben, aber musst auch mal so sehen, wenn du jetzt einen Hund hättest oder hast, weiß ich ja nicht, musst du ja quasi rausgehen. Es kann dir ja keiner, oder das wäre schlecht für den Hund, wenn du jetzt überhaupt nicht rausgehen dürftest. Also von daher, es gibt ja Pflichten, sag ich mal, die du erfüllen musst draußen. Ja? Und ich glaube, Bewegung an sich wird dir keiner abstreitig machen, wenn du jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, wenn du jetzt Hamburg bist und läufst dann in die Alster und da laufen aber bald auch schon, keine Ahnung, 100 andere oder sowas, dann könnte es ein bisschen schwierig werden mit Abstand. Aber wenn man dann halt auch mal ein bisschen abgelegene Strecken, vielleicht auch mal in den Wald läuft oder sowas, da wirst du schon sicher nicht unbedingt jemanden begegnen. Ja, wobei ich sagen muss, ein bisschen Angst oder ein bisschen gespenstisch ist das schon, denn ich bin heute auch am Morgen eine relativ einsame Strecke gelaufen, einen Feldweg entlang an der Panke, das ist so ein kleiner Fluss bei uns hier in Berlin, und dann kam mir so eine kleine Familie, eine dreiköpfige Familie entgegen, und als sie mich gesehen haben, sind die hintereinander ganz am Rand gelaufen, und ich dachte mir, um Gottes Willen, was habe ich für eine Krankheit, dass die jetzt praktisch von mir flüchten müssen und den größten Abstand haben, ist natürlich völlig in Ordnung, wir haben uns auch gegrüßt und angelächelt. Aber das ist natürlich schon eine Situation, die so ein bisschen traurig macht, muss ich sagen, wenn also wirklich die Menschen jetzt sofort ausweichen, wenn man da entgegenkommt. Ich hoffe, das ist irgendwann wieder vorbei. Ja, das mit dem Hashtag Stay at Home ist vielleicht so ein bisschen auch missverstanden, weil im Endeffekt sollte das heißen nicht Stay at Home, sondern Stay Alone. Also auch wenn es sich jetzt vielleicht blöd anhört, aber darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt gar nicht vor die Tür gehen darf, sondern geht es schlicht und einfach darum, dass man jetzt sich irgendwie nicht so verhalten soll, wie man sich sonst verhält und sich, was weiß ich, mit drei Freunden irgendwo in der Stadt auf ein Eis trifft und in der Eisdiele sitzt. Das ist der Punkt und nichts anderes. Ja, würde ich fast dir sogar ganz zustimmen, aber ich denke, vielleicht, wenn man nicht unbedingt, man sollte ja natürlich rausgehen, das ist klar, und man sollte vielleicht seine gewohnten Tätigkeiten auch nicht unbedingt dann halt ausüben, wie jetzt zum Beispiel Freunde besuchen, Eltern besuchen oder sowas, da muss man halt jetzt mal durch und sagen, das machen wir jetzt nicht, aber dann halt auch vielleicht nicht unbedingt draußen irgendwie ständig draußen sein, sage ich jetzt mal so. Es ist, glaube ich, auch kein gutes Bild, wenn ständig draußen Leute irgendwie rumlaufen. Weißt du, wenn das jeder machen würde, der dann einfach mal sagt, um 3 Uhr gehen wir jetzt alle raus, ist es halt auch kontraproduktiv. Ja, also. Ja, gut, aber das ist jetzt wieder so eine Ja, Grundsatzdebatte hier, klar. weil im Ja, das werden Endeffekt noch weiter weiß ja ausführen. jeder von der Situation. Wir wissen, in welcher Situation wir uns befinden. Und da jetzt irgendwie um 8 Uhr rauszugehen und sich dann den ganzen Tag draußen aufzuhalten, ist ja, ne, auch schon Also, ziemlich daneben. ich Ja, muss. das ist ja wohl klar. Ich kenne jemanden, der arbeitet in der Apotheke, da habe ich gestern eine Geschichte gehört. Also, da wirst du, glaube ich, rückwärts vom Stuhl kippen, wenn du die hörst. Also, die Leute benehmen sich wie Neandertaler manchmal. Na gut. Ja, das glaube ich sofort. Vielleicht Vor allem in der abschließend Apotheke, sollten wir ja. vielleicht der erste Podcast der Welt vielleicht sein, der sich ganz offiziell vom Begriff Social Distancing distanziert und den zurückweist. Und ich glaube, es ist das, was Adrian auch gerade gesagt hat. Es geht mehr um Physical Distancing als um körperliche Distanz. Aber Social Distancing, glaube ich, wäre das Falsche, ist eigentlich auch das falsche Wort. Und so weit soll es natürlich nicht kommen. Also physisch sollte man Abstand halten, aber social sollte man trotzdem bleiben. Ja, auch hier nochmal gerne eure Meinung in den Chat. Würde uns auch interessieren, wie ihr das handhabt. Ja, und dementsprechend würde ich jetzt gerade mal ganz kurz weitergehen. Es ist nicht ganz weit von dem Thema weg, denn es hat auch damit was zu tun. Und zwar, wie wir denn unser Training momentan so gestalten. Ich kann mal ganz kurz von meinen erzählen, weil das geht ganz, ganz schnell. Ich habe am 1. März habe ich angefangen, auf Strava zu fahren. Dann habe ich nach 10 Tagen gemerkt, ich bin jeden Tag gefahren und das ziehe ich jetzt komplett durch bis zum 30., 31., ich weiß nicht, wie viele Tage der Monat hat, aber bis zum Ende der April und dann schaue ich mal weiter. Aber das ist sozusagen zumindest mein Training momentan. Stellenweise ein bisschen eine Qual, muss ich echt sagen. Also, wenn ich manchmal aufs Rad quäle, um einfach nur noch mal eine halbe Stunde zu fahren, das sind dann, weiß ich, so 10, 15 Kilometer, einfach nur um gefahren zu sein, ist schon manchmal echt stressig, vor allem wenn man dann noch von der Baustelle kommt. Von daher ist das sehr. Manchmal sehr unangenehm, aber dennoch heute jede Menge Spaß gehabt mit anderen Leuten aus anderen Nationen. Adrian, wie ist der bei dir momentan so? Momentan ist bei mir wieder alles okay. Also lange Zeit hat mich ja so, also schon eigentlich schon vor 3 Wochen hat mich so eine leichte Erkältung geplagt, danach so ein paar Tage ein Husten. Das ist zum Glück alles ausgestanden und ja, also von daher alles soweit ganz gut. Ab nächste Woche habe ich ein paar Neuigkeiten zu verkünden. Viele von den Hörern und ihr Jungs hier aus dem Podcast, ihr habt das Interview mit der Tabea gehört und jetzt muss ich einfach ein bisschen Werbung machen. Ich werde mit der Tabea auch auf der Coaching-Ebene ein bisschen zusammenarbeiten. Ich finde ihre Ansätze mit Lauf ganzheitlich richtig, richtig gut und das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb habe ich mich entschlossen, da auf dieser Ebene auch so ein bisschen mit ihr zusammenzuarbeiten. Genau, und da starten wir halt nächste Woche und bin gespannt. Ja, sehr interessante Neuigkeiten. Gut, da sind wir mal gespannt, was du so nächste Woche vielleicht auch mal im Podcast mal ein bisschen weiter ausführst, wie es genau dazu gekommen ist. Ich würde nämlich jetzt gerade mal den Henning fragen, ob er noch da ist und wie sein Training momentan aussieht. Ja, ich habe ja das Glück, dass ich einen Trainer habe, der mir die Trainingspläne schreibt und mit dem ich eigentlich auch versuche, regen Austausch zu betreiben und ihm mitgeteilt habe, dass ich Hannover definitiv nicht starten werde, aber gerne das Training beibehalten möchte. Ja, jetzt ein bisschen in abgewandelter Form schon, aber ich möchte gerne auf diesen Tag weiterhin trainieren. Auch weil ich gerade merke, dass ich ein relativ gutes Tempogefühl wieder kriege und dass es mir einfach Spaß macht. Ja, und dann schauen wir mal. Also ich leiste es ab. Momentan mache ich noch ein bisschen was zusätzlich. Das ist dann aber auch mit Adrian alles abgesprochen. Und ja, mit Adrian wollte ich dann auch nochmal in April nochmal ein bisschen schnacken. In einem Podcast hatte ich ja mal erwähnt, dass ich gerne diese Everest Challenge fahren würde auf Swift und da müssten wir mal dann gemeinsam einfach mal einen guten Termin suchen, wie es aussieht. Wenn natürlich eine Ausgangssperre wirklich irgendwie hier bei uns in Niedersachsen zustande kommt, dann könnte man das vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen vorziehen. Aber schauen wir mal. Ich lasse mich da auch so ein bisschen überraschen, wie es jetzt kommt. Und ich glaube, mit Adrian habe ich da einen ganz guten Griff gemacht als Trainer, dass das alles so ganz gut passt. Oder was heißt so ganz gut passt? Das passt alles wunderbar. Wir stehen immer in Austausch. Und da brauche ich mir dann Gott sei Dank über diese ganze Struktur nicht so viel Gedanken machen, was mich dann auch so ein bisschen entlastet, auch so von den Gedanken her. Ne? Das ist. Weil sonst müsste man überlegen, was man jetzt macht. Und so habe ich den Plan, den ich da über die App öffne. Und dann läuft das eigentlich weiterhin gut, bis auf das Schwimmen halt, ne? Wie erwähnt. Ja, Zeit fürs Everesting wäre jetzt eigentlich genug. Ja. Genau, aber ich wollte dich jetzt auch nicht zu sehr überrumpeln. Deswegen sage ich, dann lass uns da nochmal Nee, nee, alles irgendwann gut. drüber Wir haben sprechen. ja auch, ja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Also von daher, so neu ist ja das, ne, das nicht. Ich weiß, dass du das auf dem Schirm hast. Und ja, auch das wäre vielleicht mal ne, eine Challenge, die sich jetzt lohnt, in Angriff zu nehmen. Ja. Da es beim Ludwig, beim Ludwig, beim Henning keinen neuen Trainer gibt, will ich jetzt mal rüber zum Ludwig gehen und ihn fragen, ob es bei dir was Neues gibt. Aber eigentlich wissen wir das ja alle, weil du ja ständig am Posten bist und ich bin immer sehr gut informiert, was du gerade gemacht hast. Heute 35 Kilometer. Ja, ich habe die Kritik verstanden, dass ich zu viele Dinge poste. Ist Nein. angekommen. tatsächlich. Also ich versuche und ich habe mich da auch schon mit Adrian ausführlich ausgetauscht in unserem in dem einen oder anderen Krisengespräch, das wir die letzten Tage und Wochen geführt haben. Ich versuche einfach natürlich die Gewohnheit beizubehalten. Ne? Also das Laufen muss weiterhin ganz fest zum Tagesplan gehören. Das ist auch für mich kein Problem, weil ich sie auch wirklich gerne mache und nicht immer nur wettkampforientiert. Ich liebe das ja tatsächlich und ich brauche das auch tatsächlich jeden Tag für mich. Insofern ist das grundsätzlich kein Problem. Es ist tatsächlich bei mir gerade so ein bisschen die Frage, wo der Fokus liegt. Da werden wir oder sind wir auch gerade dabei, uns da ein paar Dinge zu überlegen. Grundsätzlich gilt es hauptsächlich darum, jetzt die Form zu erhalten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Erhalten nicht im Sinne von, ich kann jederzeit einen 100-Kilometer-Lauf machen ohne Probleme, sondern im Sinne von, jetzt darauf hinzuarbeiten, dass man dann, wenn man wieder spezifisch trainiert, nicht allzu viel aufholen muss. Adrian hat es gerade so ein bisschen auch schon angedeutet. Die Grundlage ist ja da, die wird jetzt auch nicht in ein, zwei Wochen oder auch in 3 Wochen komplett verloren gehen, sondern es geht darum, jetzt eben auch die Spritzigkeit, das Tempo nicht zu verlieren, immer wieder auch mal im Training kurze Sprints oder schnelle Abschnitte einzubauen. Ich mag grundsätzlich auch ganz gern so Tempodauerläufe, die jetzt nicht all out sind, aber doch ein bisschen fordern und so, die machen auch Spaß, auch weiterhin Spaß, die werden wir auch weiterhin aufrechterhalten. Und jetzt geht es einfach darum, das Training so zu gestalten, also nicht einfach ins Blaue hineinzulaufen, das auch nicht, egal wie lange das jetzt dauert. Ich mag das auch nicht so gern und brauche da auch eine gewisse Struktur. Deswegen bin ich da auch weiterhin froh, Adrian an meiner Seite zu haben. Aber ich glaube, es geht jetzt einfach darum, darauf zu achten, dass das Training unter Kontrolle bleibt, dass es durchdacht bleibt. Das finde ich auch ganz wichtig. Dass ich auch immer das Gefühl habe, letztendlich nicht einfach so zu laufen, sondern doch irgendwo hin mit einem gewissen Ziel und sei es eben bloß die Form zu erhalten, zu laufen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das funktioniert die erste Woche, würde ich sagen, ganz gut. Und ich bin jetzt inzwischen auch wieder auf dem Weg, die Motivation zu finden, auch wirklich wieder mich beim Laufen selbst wieder aufs Laufen konzentrieren zu können. Man ist momentan doch sehr viel am Nachdenken, weil es auch natürlich im Bereich abseits der Strecke sehr viel zu entscheiden gibt und sehr viel, ja, wie soll ich sagen, zu disponieren, zu organisieren gibt. Und das belastet einen natürlich auch ab und zu mal auf der Laufstrecke. Aber das wird langsam und insofern, ja, läuft es eigentlich jetzt schon wieder ganz gut. Sehr schön. Ich würde jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, so ein bisschen den zweiten Teil unserer Live-Episode einläuten, der so ein bisschen interaktiver werden sollte. Das ist okay für euch? Ja, Jo, klar. alles klar. Dann, wir haben uns ein bisschen gedacht, wir wollten euch deswegen auch gerne bitte hier in den Chat mit reinschreiben. Wir wollten jetzt erstmal gerade mal so, wir haben jetzt 150 Episoden hinter uns. Da wollten wir selber mal so ein bisschen drauf eingehen, wie hat sich der Podcast entwickelt. Ich glaube, der Adrian und ich werden da so das meiste so ein bisschen erzählen können, aber ich würde auch gerne von Ludwig und Henning hören, wie die so die Entwicklung ein bisschen mitbekommen haben. Und natürlich gerne auch den Zuhörern so die Highlights. Was ist euch so besonders in Erinnerung geblieben? Habt ihr vielleicht sogar eine Lieblingsepisode, die ihr vielleicht schon mal öfters gehört habt oder die ihr sagt, die höre ich mir auf jeden Fall nochmal an? Ja, so viel erstmal dazu. Deswegen würde ich jetzt gerade mal in Adrian fragen. 150 Episoden, Adrian. Wir könnten eigentlich wirklich so langsam mal einen Sekt köpfen, denn ich glaube, keiner von uns beiden hätte damals gedacht, als wir das am 20. Dezember ins Leben gerufen haben, dass wir jetzt immer noch am Start sind. Und wir haben auch ein paar Podcasts kommen und gehen sehen, aber wir haben es irgendwie noch immer durchgezogen. Und wenn du dir mal so die Kurve anguckst, die wir genommen haben, haben wir viele Entwicklungen durchgemacht. Ja, definitiv haben wir das, ja. Und aber das gehört irgendwie dazu, ne? Also ja, man muss irgendwie immer ja erfinderisch sein und immer irgendwie versuchen, die Hörer da jetzt irgendwie so mitzuziehen. Und das ist uns, glaube ich, schon hier und da ganz gut gelungen. Ja, also von daher, ich bin mit der Entwicklung super zufrieden. Auch jetzt mit Henning und Ludwig finde ich die Konstellation, die passt ja wirklich wie Faust aufs Auge und das macht super Spaß und das entwickelt sich in die richtige Richtung, definitiv. Ja, ich von meiner Seite aus, wenn ich so zurückblicke auf die ganzen Episoden, die wir zusammen gemacht haben und auch diejenigen, die wir vielleicht im Nachhinein ein bisschen bereuen, denn da gibt es, glaube ich, von meiner Seite zumindest ein, zwei, wo ich sagte, ey, also das hätten wir sein lassen können. Ja, aber nichtsdestotrotz, so in den letzten Jahren, sage ich mal, hat sich das alles richtig, richtig gut entwickelt, finde ich. Und jetzt gerade auch mit Ludwig, der das Instagram-Game so ein bisschen übernommen hat und jeder, der Ludwig so ein bisschen auch auf seinen Kanal folgt, der macht das echt gut und der hat das alles sehr gut ins Leben gerufen. Und jetzt auch den Henning, der das auch bereichert mit seiner Expertise und auch weiter zum mit dem Triathlon so ein bisschen hier am Leben erhält, weil ich glaube, momentan außer an Henning sind wir nicht so auf dem Triathlon-Zug. Nichtsdestotrotz schauen wir das, glaube ich, trotzdem ganz gerne und wir werden das trotzdem beibehalten. Aber der Podcast hat sich schon einigermaßen verändert. Henning, so aus deiner Sicht von Hörer zum Mitglied, wie hat sich das so für dich ein bisschen entwickelt? Also ich fand es ja, also ich bin, glaube ich, Hörer von der ersten Stunde an. Ich weiß gar nicht, 150 Folgen. Welches Jahr war denn das, wann ihr das erste Mal einen Podcast aufgenommen habt? Müsste eigentlich 2017 gewesen sein. 2000. Ich hatte Ja. nämlich noch irgendwie so bei mir so ein bisschen im Hintergrund, dass ich irgendwas am Haus renoviert habe und hatte irgendwann keine Lust mehr, Musik zu hören, weil mir das irgendwie ein bisschen zu anstrengend war. Und dann hatte ich hatte sowieso schon Podcast gehört und dann bin ich auf euren Podcast gestoßen und fand euer Format halt von Anfang an für mich total spannend und es hat wie die Faust aufs Auge gepasst eigentlich, ne? Weil immer Humor dabei war, mit Expertenwissen, sage ich mal, aber auch ja, dass ihr halt auch frei rausgeredet habt, ne? Und das hat mir echt, das hat mir immer gut gefallen, dass es nicht immer allzu strukturiert war, im positiven Sinne, ne? Dass auch nicht immer zu wissenschaftlich alles gemacht worden ist, dass ihr halt auch immer mal über den Tellerrand geguckt habt, jetzt auch gerade mit euren US-Sports, wo ihr da halt auch große Fans seid. Also das hat mich irgendwie sofort gefesselt und dann habe ich dann auch immer Bock gehabt, das zu hören. Und ja, als ihr mich da mal angeschrieben habt, oder es war so, ich lag irgendwie, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich lag irgendwie auf der Terrasse, habe irgendeinen Podcast gehört und dann habt ihr auch damals immer, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon her ist, ich denke mal, das ist, glaube ich, auch schon 1,5 oder 2 Jahre her, dass ihr dann da angefangen habt vorzulesen, wer welche Einheit gemacht habt. Und da hatte ich, glaube ich, den Tag irgendwie oder das Wochenende bin ich beim 24-Stunden-Lauf mitgelaufen. Und dann habt ihr dann gesagt, hier, der Henning hat irgendwie eine 24-Stunden-Einheit gemacht. Und ja, dann kam, glaube ich, auch so irgendwie das so ein bisschen zustande mit euch. Und das fand ich schon echt super. Und ich kam ja auch in den Genuss, euch letztes Jahr persönlich kennenzulernen. Und ich glaube auch, dass ich jetzt einfach mal für euch beide auch spreche, für Lukas und für Adrian, dass das ganz gut harmonisiert hat, auch in Portugal. Also es hat echt gut gepasst. Und auch auf menschlicher Ebene war das eigentlich, also war es top. Sportlich hat es eh gepasst, aber so menschlich hat mich das wirklich sehr überzeugt und das war echt eine super Woche und euch da dann halt auch nochmal so ein bisschen näher kennenzulernen. Also Portugal war mega, Henning, das war richtig, richtig eine ne coole Erfahrung und ich muss dir sagen, unsere Portugal-Episoden sind definitiv meine liebsten. Da muss ich sagen, das sind auch die einzigen Episoden, die ich mir anhöre oder angehört habe, wo ich dabei war. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir die Episoden dann nicht anhöre, wo ich selber zu hören bin. Weil da denke ich mir immer nur, was für ein Blech ich eigentlich rede. Deshalb lasse ich es lieber sonst. Sei froh, dass du das nicht schneiden musst. Das war auch deutlich Danke. jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Danke für die Blumen, Lukas. Nee, es ging ja eher so in meine Richtung, weil ich muss mir meinen Blödsinn halt auch immer anhören. Und dann denke ich mir auch manchmal, Ja, oh okay. meine Güte, na gut, egal. Ich bin da aber auch ein bisschen schmerzlos und schneide das aber nicht raus. Manchmal ist es ja auch ganz guter Stoff. Bevor ich Ludwig frage, weil Hennings Geschichte kannte ich so ein bisschen, Ludwigs noch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber der Heiko bedankt sich natürlich bei dem Podcast, da er einen Trainer gefunden hat. Was auch, glaube ich, für den Adrian oft auch der Fall war, dass Leute durch den Podcast auf ihn aufmerksam geworden sind. Ja, zum Teil war das tatsächlich so, genau. Und ja, schönen Gruß an Heiko. Und ja, danke für die Blumen. Ja, und dann noch die Christine, die uns an die Live-Hawaii-Folge erinnert, die sie sehr mochte, die durch die Nacht gebracht hat. Christine, ich kann dir, glaube ich, schon sagen, falls es stattfindet, es ist wirklich ein großes Fragezeichen da, wird es auch dieses Jahr von unserer Seite sowas geben. Ich weiß nicht, ob es in voller Besetzung ist, weil ich weiß nicht, ob der Ludwig da großartig Lust drauf hat, aber dann kommen wir doch gerade mal zum Ludwig und die Frage geht jetzt mal an dich oder beide Fragen, wie du magst. Also wann ich euch das erste Mal gehört habe, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, es dürfte auch schon so 2017 gewesen sein, weil das war auch die Zeit, als ich mit Podcast hören angefangen habe. Ich war auch so ein ganz klassischer Musikhörer im Training und habe eigentlich immer Musik gehört im Training und habe dann, ich weiß gar nicht, warum ich mit Podcasts irgendwann mal angefangen habe. Das kam einfach irgendwie mal. Ich dachte auch immer, ich kann beim Laufen nicht, ich kann da keine Sprache hören. Also ich kann keine Audiobücher, also Hörbücher oder sowas ähnliches hören, weil ich da nicht aufmerksam genug bin und ich mir das alles irgendwie nicht merken kann und so weiter und dann nicht, und nicht zuhören kann und dann nicht eben multitaskingfähig bin, sozusagen. Habe aber dann gemerkt, dass es doch irgendwie geht und ich kann mich noch daran erinnern, die ersten paar Folgen, die ich von eurem Podcast gehört habe, das waren schon relativ Triathlon-spezifische Folgen. Und ich habe mich damals nicht für Triathlon interessiert. Tut es heutzutage schon ein bisschen mehr, auch noch nicht so wahnsinnig Herzensthema, aber ein bisschen mehr immerhin schon. Und ich habe damals eigentlich so ein bisschen den Spirit von Triathlon schon durch euch hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich erfahren, weil ich mich eben sonst mit dem Thema nicht so beschäftigt habe. Also ich war damals schon sehr in meiner Laufbubble und habe da so ein bisschen den Horizont ein bisschen erweitert bekommen, muss ich sagen. Und ich fand es halt auch einfach schön, euch zuzuhören, muss man auch mal einfach sagen. Also das ist, glaube ich, auch das, was viele Podcaster heute noch ausmacht und wahrscheinlich auch unserem, wie man am Anfang dieser Sendung gemerkt hat, dass das alles nicht so perfekt redaktionell aufbearbeitet ist. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich mich hin und wieder auch geärgert habe, weil damals zumindest die Technik auch manchmal ausgefallen ist und dann das ein oder andere Mal auch Skype eben Probleme gemacht hat. Und ich dann manchmal mich geärgert habe darüber, dass ich die Hälfte nicht verstanden habe aus technischen Gründen. Das ist inzwischen aber Gott sei Dank viel, viel besser geworden, hoffe ich zumindest, wenn das die anderen auch so hören. Und insofern, Hörst du ja, den bin ich Podcast damit auch euch ein nicht mehr? bisschen mit. Bitte? Hörst du den Podcast auch nicht mehr, wenn du dabei bist? Nee, inzwischen nicht mehr. Also mich selbst sprechen dann. Adrian, Ich das war verliere dumm. Wir ständig verlieren Abonnenten. Zuhörer. Ja, genau. Nee, also meine eigenen Folgen. Naja. Die höre ich live immer, ne, automatisch. Ja, aber ich muss sagen, ich höre mir die Folgen auch jetzt nicht ganz an. Also ich höre hier und da mal rein, um mal zu einfach mal zu hören, wie die Qualität ist und so Das tue ich. weiter. Ne, aber ansonsten glaube ich, ich höre auch relativ selten unsere Folgen. Es gibt ein paar, die da höre ich definitiv noch mal komplett rein, aber das ist nicht bei jeder Folge so. Ja, genau. Und was mich dann natürlich sehr interessiert hat, ist immer das, was Adrian als Coach, als Trainer dann so erzählt hat, weil das für mich auch immer ganz interessant war. Ich hatte ja auch meinen Trainer und das war immer ganz interessant, mal so ein bisschen eine andere Perspektive auch zu hören, zu gucken, was kann man da vielleicht auch so ein bisschen adaptieren und annehmen und so weiter. Und ja, und irgendwann sind wir dann, wie inzwischen jeder weiß, auch zusammengekommen. Und jetzt habe ich sozusagen das gesamte Paket der Wechselzone. Genau. Ja, genau. Die schrittweise Übernahme des Wechsels an den Verein. Genau, hoffentlich keine feindliche. Aber eine Übernahme von außerhalb. Nein, Spaß. Genau. Ich sagte ja, du bereicherst uns ja schon. Also mich persönlich hilfst du da sehr, weil, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer das schon nicht gemerkt haben, die Texte von unserem Podcast sind jetzt definitiv tausendmal besser als vorher, weil Ludwig hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung als ich sowas schreiben. Ja. Aber seht doch mal, ich bin hier der Einzige, ja, der sich opfern muss und mir das mindestens zweimal anhören muss. Und das ist einmal beim Schnitt und einmal nochmal zur Kontrolle. Ja, also, so. Ja, das muss man vielleicht auch sagen. Also das war jetzt keine Kritik an dich Nee. mit der Technik. Du hast mir ja vorher eine ausgeteilt, Nee, deswegen habe ich es einfach zurückgegeben. Aber das muss man natürlich schon sagen. Also das ist schon viel wert, wenn man jemanden hat, der diesen ganzen technischen Bereich übernimmt und davon auch was versteht. Ja, das ist. Genau, also insofern kann ich das Lob nur zurückgeben. Da kann ich aber gerade mal einhaken, weil du sagtest ja, die ersten Folgen waren so ein bisschen auch Katastrophe und so. Wir haben nie über Skype aufgenommen. Ja? Wir haben ja die ersten Folgen immer zusammen aufgenommen, dann bin ich ja weggezogen und dann brauchten wir eine Ersatzplattform. Wir hatten so mit Skype versucht, aber damals war Skype ja der blanke Horror, weil es noch schlimmer war als bei unserem Programm, das wir dann damals genutzt haben. Und ja, dementsprechend. Ich bin nicht derjenige hier vom Fach, der hier die Technik alles kann und sowas. Ich tue mir das selber hier beibringen durchs Internet, ja, das meiste. Deswegen hat auch hier das heute nicht so ganz geklappt, weil wir eigentlich zumindest unsere Skype-Profilbilder, also derjenige, der redet, sollte immer im Vordergrund sein. Das wäre vielleicht auch so klein witzige ja, Gimmick gewesen. Das hat wieder gar nicht geklappt, ja, dann Skype ging gar nicht auf. Also solche Sachen, ich weiß nicht warum, aber manchmal muss man da halt durch und man lernt daraus und wie man sieht, mal 150 Episoden, zumindest würde ich sagen, unser Ton hat sich definitiv deutlich verbessert. Ja, würde ich auch sagen. Gut, da würde ich sagen, machen wir doch mal weiter. Ja, Moment, Moment, da muss ich kurz dazwischen gehen, denn wir Okay. haben Fragen bekommen. Zwei eigentlich über Instagram. Wir haben da ja euch gebeten, euch mal Gedanken zu machen, was ihr so wissen wollt. Auch im Hinblick auf 150 Jahre hätte ich fast gesagt, aber es sind doch nur Episoden. Wer weiß, was noch kommt. Und die sind ein bisschen ähnlich, die beiden Fragen. Einmal von Tim Baikomat 3000, der fragt, welche Ziele und Erwartungen hattet ihr damals mit der ersten Folge? Das geht an Lukas und Adrian und daran anschließend eigentlich fast ein bisschen, deswegen kann man sie zusammennehmen. Fabi unterstrich als fragt, wieso habt ihr mit dem Podcasten angefangen? Beziehungsweise wieso habt ihr angefangen, damit zu machen? Damit zu machen vielleicht? Ja. Also warum habt ihr angefangen zu podcasten? Also ich würde die vom Tim beantworten, dann kann der Adrian die schwierigere beantworten, der hat sich ja schon mal Gedanken machen. Das war, wo wir hin wollten. Das hatten wir, glaube ich, eigentlich nie so wirklich ausgemacht. Wir hatten einfach gedacht, wir quatschen über das, was wir mögen. Wir waren beide Podcast-Hörer. Wir haben uns beide immer so ein bisschen empfohlen, hör doch mal da rein, hör doch mal da rein. Und wir hatten viele, die, also viele. Auch Lauf- und Sport-Podcast oder Triathlon-Podcast. Und ja, ich weiß nicht, wir dachten, ja, das können wir irgendwie auch. Also, wieso nicht unser eigenes Ding so machen und mal schauen, was dabei rauskommt? Und wir sind nie mit der Erwartung rangegangen, wir wollen das oder das erreichen, sondern wir machen einfach immer weiter. Wir auch jetzt in unserer Vierergruppe tauschen wir uns immer aus, versuchen neue Dinge auch ein bisschen für uns zu entdecken und ja, das soweit gab es nie wirklich ein Ziel und es gibt bis jetzt auch noch kein Ziel. Wir werden einfach so weitermachen und wenn irgendwann eine 1, 5 und 2 Nullen dran stehen, dann werden wir immer noch versuchen, immer weiterzumachen. Ja, den kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich finde auch, also wir hatten einfach Bock auf Podcasten. Wir haben zu den Zeitpunkt schon länger Podcast gehört und ja, haben dann gesagt, ja, lass uns das mal versuchen, lass uns einfach mal so ein bisschen über das quatschen, was wir halt gerne als Hobby machen. Und da würde ich gerne mal eine Sache aufklären, die wirklich sehr oft irgendwie so Ich missverstanden weiß es wird. schon. Ja, ich meine, ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einer der letzten Folgen erwähnt, weil wir werden oder ja, wir werden eigentlich nach wie vor in erster Linie als Triathlon-Podcast gesehen, was wir uns aber, wir sehen uns nicht als Triathlon-Podcast. Ne? Die Wechselzone galt eigentlich so dem Wechsel von einer Sportart zu anderen. Also wir wollten uns jetzt nicht als Triathlon-Podcast sehen, wir wollten uns nicht als Lauf-Podcast sehen oder Radsport-Podcast, sondern eigentlich als ein Ausdauersport-Podcast. Und ja, ich meine, klar, es ist ja auch naheliegend, ne? Wechselzone bringt man immer irgendwie mit Triathlon in Verbindung und das ja, kann man eigentlich keinen verübeln, dass man denkt, dass wir jetzt Triathlon-Podcast sind. Aber in erster Linie sehen wir uns als Ausdauersport-Podcast. Deshalb interessant, Ludwig, dass du vorhin erwähnt hast, ja, dass wir halt sehr triathlonlastig waren. Ich musste vielleicht mal in die älteren Episoden nochmal reinhören. Also mein Bestreben war schon, das irgendwie so ein bisschen im Rahmen zu halten mit dem Triathlon. Ne? Wahrscheinlich ist es nicht so ganz gut gelungen, wenn du das so Ja, das sagst, kann aber auch aber. sein, dass das irgendwie kurz vor Hawaii war. Vielleicht war es im Sommer Ja. 2017 oder sowas. Das kann schon sein. Und dann gab es auch mal so ein paar Fragefolgen, glaube ich, wo man einfach Fragen stellen konnten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, aber ich glaube, da kamen dann auch relativ viele Fragen zum Triathlon oder zum Radfahren eben, also zu von mir eher fachfremden Bereichen. Genau, aber ja, kann auch sein, dass das jetzt erstmal nur der Eindruck damals war. Ja, also ihr wart, glaube ich, schon. Ich meine, der Wechselzone-Podcast heißt ja auch Ausdauer-Podcast. Insofern muss man ja nur mal den Claim lesen und nicht nur den Titel und dann weiß man, um was es geht. Ja, das ist auch, was Adrian angesprochen hat. War mir am Anfang immer ein bisschen Dorn im Auge. Auch jetzt, wo du, wie der Adrian sagte, wo du gesagt hast, wir wären sehr triathlonistisch geworden, habe ich auch gedacht, okay, ich habe es halt nicht so gesehen bis jetzt. Aber gut, wenn man es von anderen hört, ist es vielleicht so. Wie gesagt, man müsste vielleicht wirklich da nochmal reinhören. Aber war zu der Zeit, glaube ich, keiner von uns beiden wirklich aktiv einen Triathlon gemacht hat, da ich ja Ja, viel mehr. ich habe da daraufhin, ich habe 2018 nochmal eine Mitteldistanz gemacht in Heilbronn. Und da war ich schon in der Vorbereitung darauf. Und ich meine, kann ja natürlich sein, dass auch deshalb, dass schon hier und da so der Triathlon-Anteil so ein bisschen überwogen hat. Aber ich glaube, im Endeffekt war das schon so ziemlich saisonal. Also wie der Ludwig sagt, dass es halt ne, zum Sommer, Spätsommer, da schon sehr um Triathlon ging, ne, gerade zum Oktober, Hawaii. Dann im Frühjahr dann halt vielleicht mehr laufen. Ja, so, ja. Aber so war es auch im Endeffekt auch so ein bisschen gedacht, ne, dass wir da so Ja, Schwerpunkte ist setzen. halt auch so, wie du sagst, saisonal abhängig halt auch. Ich meine, ich habe auch damals noch ein bisschen meine Obstacle Races gemacht, wo ich jetzt so ein bisschen das auch vielleicht löschen würde. Es hat zwar Spaß gemacht, aber ich bin ja so weit weg momentan davor, dass ich das, also glaube ich, gar nicht mehr wirklich vertreten konnte, was Stimmt, ich das weiß damals. ich noch. Diese Folge weiß ich noch ganz genau, weil ich da wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, um was es da ging. Okay. Und das weiß ich noch ganz genau, sogar wo ich sie gehört habe. Das war auf dem Weg zum Fitnessstudio. Das kann ich mich noch ganz dran erinnern. Genau daran erinnern. Ja, das ist ganz interessant, weil der Flo vom Schnaufcast, vom damaligen Schnaufcast, hat in einer seiner Episoden erzählt, dass er, da hat er immer Podcast empfohlen, da hat er unseren auch empfohlen, aber da hat er nämlich noch explizit gesagt, ja, außer die Folgen, wo es dann um eine Spartan Race geht, die hat er dann geskippt. Okay, danke. Ja. Aber gut, ist halt auch nicht jedermanns Sache. Aber ich meine, ich glaube, mittlerweile sind wir so weit, zumindest die regelmäßig hören oder die uns dafür mögen, was wir tun, ist einfach, was wir tun und wovon wir so ein bisschen berichten, was uns, ja, unser Ding so ein bisschen ist und nicht, weil sie, keine Ahnung, Fachliteratur zum Thema Triathlon oder Laufen oder sowas haben wollen. Natürlich haben wir die auch drin, aber das hält sich, glaube ich, in Grenzen und wir zählen eher so ein bisschen persönliche Geschichten, persönliche Meinung, so wie heute zum Thema Corona. Ja. Ja, wir haben ja, glaube ich, auch die vorletzte Folge oder sowas gesagt, dass Wechselzone für uns ja auch bedeuten soll, dass wir eben mit wechselnden Perspektiven auf Themen blicken. Und deswegen ist es ja auch ganz spannend, dass wir auch durchaus unterschiedliche Hintergründe, aber eben auch Ansichten haben, wie man vielleicht bei der Ernährungsfolge gesehen hat, die ich wirklich immer noch ganz großartig finde. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was die Wechselzone ausmacht. So kann man den Namen vielleicht auch ein bisschen verstehen. Ja, genau. Ja, definitiv. Wir haben die zweite Frage jetzt gar nicht beantwortet. Ich habe sie jetzt auch leider nicht mehr im Kopf. Vielleicht wiederholst du die jetzt nochmal, Ludwig. Die muss ich jetzt tatsächlich nochmal schnell suchen. Sekunde, Sekunde, jetzt hast du mich wieder mal ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Moment. Ich glaube, es Die ging. zweite Frage war, wieso habt ihr angefangen mit dem Podcasten? Adrian? Ja, das haben wir, glaube ich, so ein bisschen schon beantwortet. Ne? Also, wir haben halt gerne Podcast gehört. Für mich war das damals vor allem der Ironman Talk. Das habe ich super gern gehört zu dem Zeitpunkt und das hat mir sehr, sehr, sehr, sehr gut gefallen, was die Jungs gemacht haben. Und wie gesagt, und dann habe ich irgendwann mit Lukas darüber gesprochen und haben uns gedacht, komm, lass uns das einfach mal machen. Meine Güte, was kann das schon schief gehen? Ja, und so ist es dann halt geblieben. Okay, ich sage einfach die Wahrheit. Pass auf, Satire incoming. Wir haben gedacht, wir können das einfach besser. Und ihr habt recht behalten. Nein, Spaß. Also Ironman Talk ist schon eine Institution. Die Jungs gibt es immer noch, ne? Die haben 2004 angefangen und die machen immer noch Episoden. Ich glaube, ich habe letzten Freitag habe ich die 707. Episode gehört und es gibt schon 710, meine ich. Also da müssen wir erstmal hinkommen und dann können wir sagen, ja, wir haben was geleistet. Judy, Ja. falls keiner von euch dazu noch was sagen wird, würde ich jetzt einfach mal gerne weitergehen. Wir haben noch zwei, drei kleine Themenchen. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, haben wir mal aufgeschrieben, was ihr so für Podcasts hört und was ihr so beim Laufen bzw. beim Training hört. Was sind so, sagen wir mal, eure Lieblingspodcasts? Und da auch gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer können wir gerne mit ins Boot holen. Ich bin offen für Ja, Vorschläge. also Bitte in erster Vorschläge. Linie, ich würde sagen, in erster Linie die Zuschauer ins Boot Ja. holen, weil ich glaube, wir hatten ja schon in der einen Episode schon darüber gesprochen, was wir gerne hören für Stimmt, Podcasts. ja. Ich glaube, das wissen die Hörer, die uns regelmäßig hören, schon, glaube ich. Also, Aber ja, falls einer schreibt von einfach euch, mal genau. ganz fleißig in den Chat, was ihr für Podcasts Ja, mögt. das ist eigentlich eine Frage für euch. Ich bräuchte einen Serienpodcast, der wirklich gut ist, der so ein, zwei Serien wissens richtig gut behandelt. Wenn ihr mir da empfehlen könnt, ja, ich habe früher Bitte Folgen gehört, das war richtig, richtig gut. Die gibt es leider nicht mehr. Ja. Von meiner Seite aus bräuchte ich das. Noch irgendwelche Wünsche? Nein, okay. Oh. Ich bin eigentlich gut bedient mit Podcasts. Ich habe, glaube ich, Definitiv. 50 oder 60 Podcasts abonniert und bin sowieso schon völlig überfordert. Deswegen Tipps immer gerne, natürlich, in jedem Bereich. Also ich höre auch sehr unterschiedliche Themen, aber ich bin vollkommen überfordert mit meiner Playlist und auch mit meinen Channels. Also es gibt ja auch die Spotify Originals auch noch zusätzlich. Darf ich mal sagen, das kann ich nicht unterstützen, tut mir leid. Also da können wir gerne ins Gespräch gehen, aber ich muss sagen, sowas auch Audible oder sowas, die ihr eigenen Podcast habt, das kann ich einfach nicht unterstützen, weil für mich ist ein Podcast kostenlos, für alle Zuhörer zugänglich und ich kann es einfach nicht unterstützen, dass plattformübergreifend beziehungsweise auf einer Plattform die Podcasts einfach nur zur Verfügung stehen und alle anderen in die Röhre gucken müssen. So meine Meinung dazu. Stimmt, also da stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich bin halt sowieso Spotify-User, Heavy-User. Und insofern nehme ich das natürlich dann auch gerne mit und nehme das Angebot dann auch wahr. Aber du hast schon recht, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht extra für ein Podcast-Angebot zahlen, das exklusiv ist. Wahrscheinlich, je nachdem, was es da geben würde. Aber natürlich schätze ich das sehr, dass die meisten Podcasts eben kostenlos sind. Ja, und dann sollten sie auch werbefrei sein, wenn sie was kosten. Auch klar, aber Ich trotz allem. denke, bei Spotify sind die ja auch kostenlos. Also du kriegst das ja dann so ein bisschen mit, aber man wird da einfach auf diese Plattform gezogen, weil es halt nur da diesen Podcast gibt. Und ich finde, es gibt so viele Podcasts. Also man kann sich ja wirklich tothören mit Podcasts, wie viele, aber da braucht man nicht extra so exklusive irgendwo hier. Natürlich haben die ihre Highlights da. Es gibt diesen von Jan Böhmermann, aber ich habe da nie reingehört, weil, wie gesagt, das damals, wo ich angefangen habe, so exklusiv zu Spotify rübergegangen ist, da habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ja, und mit dieser Ausführung meinerseits würde ich doch gerade mal euch eine Frage stellen und da müsst ihr mal die Hosen runterziehen. Jeder von uns hat sich vorbereitet und zwar sollten wir so eine kleine Off-Topic-Frage so eine kleine Off-Topic-Frage finden zum Thema so ein bisschen, was euch so richtig peinlich ist oder so ein Guilty Pleasure oder was euch so ein bisschen, ja, wovor hat man wirklich Angst, was solche Sachen. Deswegen würde ich jetzt gerade mal einen Henning mal ins Boot holen, weil irgendwie überfrachten wir den so ein bisschen. Übergehen wir den so ein bisschen. Ja, Henning, was hast du dir ausgedacht? Ja. Ja, also ich finde die Frage schon ziemlich peinlich. Ich kann damit aber, ich selber kann da ganz gut drüber sprechen. Und zwar, welches, also es wird jetzt vielleicht ein bisschen fäkallastig. Welches waren die Orte beim Laufen, wo ihr wirklich mal schnell rechts ran musstet und die Taschentücher aus der Hosentasche ziehen, die euch mal wirklich richtig peinlich war, wo wirklich nichts mehr ging? was ja jedem Läufer vielleicht auch mal ein Begriff ist, wenn man, gerade wenn man so Tempo läuft oder sowas, ne, dass man doch mal vielleicht das ein oder andere Bedürfnis dann hat. Freiwillige vor. Ich beantworte das einfach direkt mal, weil ich nämlich noch gar nicht so lange her war. Das ist ein Long Run gewesen und ich habe dann sogar tatsächlich Adrian danach geschrieben und habe gesagt, Ja, stimmt, kann ich mich erinnern. das war heute ein schwieriger Lauf, weil ich ständig in die Büsche musste und ja, naja, also jedenfalls war das ein Long Run an einem Sonntagmorgen. Ich glaube, das Wetter war auch nicht ganz so wahnsinnig toll und das hat echt genervt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woran es lag, weil ich jetzt nichts gegessen habe, was ich sonst nicht esse, auch nicht zu einer anderen Tageszeit, auch nicht an der Menge irgendwas geändert habe. Man weiß ja dann letztendlich nie, woran es liegt, aber das war so, dass ich dann tatsächlich einen Drang hatte, den man eben auch nicht so eben mal schnell mit einem Seitenschritt in die Gebüsch, ins Gebüsch erledigen kann. Und da musste ich mehrmals stehen bleiben. Und ich sage es jetzt auch so, wie es ist, ich muss dann eben wirklich wegdrücken, ja, und hoffen, dass es nicht wiederkommt. Und was bei mir hilft, und ich weiß auch nicht, warum das so ist, vielleicht kann man das auch Adrian erklären oder vielleicht kann man es auch gar nicht erklären, wenn ich dann schnell laufe, wenn ich dann einen Tempolauf mache, dann wird es besser. Offensichtlich schaltet der Körper dann auf Flucht einfach um und sagt, okay, jetzt geht's halt einfach nicht, jetzt muss ich nochmal mich zusammenreißen, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Und das hilft dann manchmal ein bisschen, aber das war wirklich ein Long Run, der mich richtig, richtig genervt und verunsichert hat. Ich habe ihn Gott sei Dank doch durchgezogen, aber das hat keinen Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, das ist gar nicht so lange her. Mir ist es Gott sei Dank noch nie in einem Wettbewerb passiert. Im Training kommt es aber doch hin und wieder mal vor und das ist kein schönes Gefühl. Ja, da kann ich mich echt nur anschließen. Ich kann es gar nicht mehr an einer Hand abzählen, wie oft mir sowas passiert ist, wo ich dann vielleicht gerade. Oft fällt mir ein, wenn es auf dem Weg hoch zum Köppel ist oder sowas, weil ich weiß das so genau, weil ich da. Da gibt es so viele Bänke und so, wo man sich hinsetzen kann, so Holzbänke. Und ich saß schon auf einigen davon. Adrian? Okay. Ja, also ich persönlich bin da, muss sagen, also kann da jetzt gar nicht so großartig mitreden. Also wenn ich jetzt ja, mich so zurückerinnere, klar, ich muss hier und da musste ich auch schon mal ins Gebüsch springen, aber das, also super unspektakulär und jetzt irgendwie, gut, das vielleicht das Allerspektakulärste war mal, dass ich, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Triathlon das war. Auf jeden Fall irgendwie Kurzdistanz-Triathlon. Da musste ich auch ganz dringend. Dann habe ich einfach in die Hose laufen lassen und sind mit Wasser nachgestellt. Ja, weil da halt anzuhalten ist blöd. Ne? Und ja, einfach mal laufen lassen, Wasser drüber und weiter geht's. Das sind die Triathleten. Ja. Naja, okay, wenn du laufen lassen lässt, kommt ja darauf an, was dann läuft, ne? Ja, also hier, ich rede noch vom Kleingeschäft, also alles Ja, andere habe ich ganz ja. gut im Griff. Ja, okay, jetzt ist er menschlich, dass man dann raus muss. Was waren die peinlichsten Orte? Das hatte ich eigentlich Also, fragen wollen. ja, genau. Deshalb habe ich auch gesagt, das ist halt alles unspektakulär, aber wie gesagt, so Fahrrad war vielleicht so das Spektakulärste, aber ansonsten war es bei mir so nichts Spektakuläres diesbezüglich. Also ich muss sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich es jemals, also ich habe dann immer quasi es so lange angehalten, bis ich zu Hause bin oder weggedrückt, wie der Ludwig das sagte. Von daher bin ich da, kann ich dir nur sagen, ja, kein spezieller Ort. Ja, also mir ist es auch nicht so passiert, dass ich jetzt mich daran erinnern kann, dass es mir besonders peinlich war, weil es passiert ist sozusagen. Peinlich wird es halt immer dann, wenn man glaubt, man ist alleine und ist es gar nicht. Das ist es nämlich genau. Das ist nämlich dann meistens dann, wenn man, also ich hatte das vor kurzem an einer Stelle an meiner Stammstrecke, und da ist so eine Brücke, wo, wenn man ein bisschen runter geht von der Brücke, man im Gebüsch steht. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich eben alleine war, und ich stand da und habe mich erleichtert, und dann kam eine Radfahrerin, die eigentlich schon weg war, zurück, weil sie umgedreht ist, und stand plötzlich nicht wirklich vor mir, aber ist halt direkt vor mir vorbeigefahren, und ich habe dann sozusagen bin abgedreht und einfach weitergelaufen. Und naja, da ist vielleicht auch das eine oder andere daneben gegangen oder nicht dahin, wo es hin sollte. Und das war dann so eine panische Flucht sozusagen, und die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was für ein Freak. Aber naja, das ist halt nun mal. Also der Ludwig hat gerade was richtig bei mir getriggert, und zwar war das auch so, da bin ich gerade vom Köppel runtergelaufen und ich dachte, egal, jetzt hier ist ja eh keiner, da, also man muss dazu sagen, da gehen viele Leute spazieren und so, da ist ja eh keiner, da bin ich noch nicht mal von der Straße runter, ich habe ihn so ein bisschen an den Rand gestellt und natürlich kam dann eine Radfahrerin von oben runtergeschossen und da musste ich mich halt beeilen, bin dann gerade so ganz kurz vor ihr bin ich fertig geworden und bin einfach losgelaufen. Wir haben uns halt, sie konnten mir nicht ins Gesicht gucken, weil ich dann schon quasi im Rücken hatte. Die hat sich halt nicht umgedreht oder sowas, aber ja, das war auch so eine Situation, ähnlich wie beim Ludwig. Aber Ludwig, mach doch mal weiter mit deiner Frage. Ich hab eine Frage an euer Gewissen eigentlich so ein bisschen. Also sie ist nicht wirklich peinlich, aber ich interessiere mich, also es interessiert mich einfach. Hattet ihr mal einen Moment auf der Strecke, der euch im Nachhinein unangenehm war im Sinne von, Mist, da habe ich mich jetzt mal so richtig schlecht verhalten und es tut mir jetzt auch so richtig leid. Ist da mal irgendwas passiert, was ihr praktisch erst nachher, als ihr zu Hause wart, euch gedacht habt, oh Gott, das würde ich jetzt gerne rückgängig machen. Im Training, wo auch immer, aber leider zu spät für, ich mache das wieder gut. Ja, gute Frage. Müssen wir ganz kurz mal überlegen. Also ich hatte mal eine Situation, aber das ist jetzt nichts gewesen, wo ich ja, wie gesagt, absichtlich gemacht habe, sondern ich habe es einfach, das war einfach ein bisschen dumm und zwar war vor mir ein Stein und ich habe den geschossen. Also ich habe den einfach weggetreten und dann kam aus einer Seitenstraße auch ein Radfahrer und ja, den hat es so irgendwo anscheinend erwischt, weil er hat es gemerkt. Ja, das tat mir dann wirklich ein bisschen leid, war wie gesagt ein bisschen dumm, aber ja, das ist jetzt, was mir so auf die Schnelle mal einfällt. Noch einer von euch? Der nächste. Henning? Weil Ja, ich denke auch gerade noch was. ich bin gerade am Überlegen, aber da, Ja, also schwierig. ich reagiere manchmal ein bisschen aggressiver, wenn ich habe selber zwei große Hunde, also wirklich große Hunde, und als Läufer und Radfahrer reagiere ich manchmal ein bisschen aggressiver, wenn die Leute mich sehen, haben einen Hund und der tingelt immer noch weiterhin auf der Straße rum. Da werde ich dann doch schon immer ein bisschen lauter, weil ich finde, da braucht man eigentlich nicht appellieren, dass diese Leute den Hund wenigstens mal kurz an die Seite nehmen, ne? Weil dann hast du nämlich diese Gefahr, dass die Leine spannt, weißt du, wenn sie eine Flexileine haben, dass sie dann nicht auf den Knopf drücken oder du vielleicht als Radfahrer oder Läufer Angst hast oder dass der Hund dir vielleicht hinterherläuft. Das hatte ich auch schon oft, aber wenn ich von hinten komme, sage ich schon immer, Vorsicht, kann ich vorbeilaufen oder bleib kurz stehen. Da ich Hundebesitzer bin, weiß ich, dass ich auch Hunde erschrecken und dann halt auch mal ein bisschen kläffen. Was ich glaube, das liegt deren einfach so in der Natur und deshalb versuche ich immer ein bisschen aufmerksam zu machen und wenn die dann so ein bisschen ignorant unterwegs sind, die Hundebesitzer, da reagiere ich dann doch ein bisschen grantig und manchmal vergreife ich mich da vielleicht auch im Ton und da denke ich mir dann auch so, hätte vielleicht doch mal ein bisschen sensibler oder netter darauf reagieren können, aber manchmal nervt es einfach auch, ne? Wenn die sagen, lauf vorbei und der Hund, der wird dann irgendwie panisch und läuft dann ein Stück hinterher. Ich weiß auch, wie ich damit umzugehen habe, habe mich aber angekündigt, dass ich vorbeigehe, dann finde ich, das geht dann, aber wenn das so mit Absicht gemacht wird, dass man so mit dem Hund mitten auf der Straße läuft oder sowas, da bin ich dann doch ein bisschen. Vielleicht kennt Adrian das ja auch, weil er ja auch einen Hund hat, dass man da doch ein bisschen grantiger dann reagiert auch. Ja, also von diesen Geschichten hatte ich doch schon einige im Laufe der letzten Jahre. Also da kam da wirklich und natürlich ist das hier und da schon mal nervig, wenn dir so ein Hundehalter sagt, der will nur spielen, ne, und läuft da vorbei. Da denke ich, also da, sorry, also ich habe für vieles Verständnis, aber das ist jetzt ein ziemlich dummer Spruch. Aber mir fällt gerade eine Geschichte ein, die ist auch schon viele Jahre her. Das tat mir wirklich leid für den Hund im Nachhinein. Da hätte ich mich auch gern erkundigt, wie es denn ging, weil nämlich ich bin mit dem Fahrrad und da war ich auch gar nicht so langsam. Leider waren die Sichtverhältnisse ein bisschen blöd, weil das war so eine, ja, so eine Waldstraße, geteerte Waldstraße und da bin ich halt mit meinem Rennrad unterwegs gewesen und da ist ein Hundebesitzer links und der Hund rechts. Das war ein Dalmatiner, da kann ich mich noch daran erinnern. Ich glaube, das waren schon, keine Ahnung, 10 Jahre her oder so. Und dazwischen war eine Hundeleine gespannt und ich habe die Hundeleine nicht gesehen und bin volle Kanne drüber und habe den Hund da noch ziemlich mitgezogen, das weiß ich. Und ja, also klar, war ich erstmal so ein bisschen mit mir beschäftigt und hatte da im Endeffekt noch eine Schulter-Eckgelenksprengung aus der Geschichte. Aber so wie ich das so mit einem Auge in einem Augenblick mitbekommen habe, habe ich gesehen, dass der Hund da auch schon ganz schön mitgezogen wurde. Und ja, im Nachhinein habe ich mir da auch gedacht, scheiße, hoffe, dem Hund geht's gut. Kleiner Fun Fact, der Adrian hat die Klickpedale in dem Fahrrad, ist nichts passiert. Die Hauptsache. Ja. Ja, dann vielleicht meine Geschichte dazu. Also ich hatte mal eine Begebenheit mit einem Auto. Also Hund und Auto, das sind ja so die beiden Standardgeschichten. Aber ich laufe tatsächlich fast jeden Tag vor einer Schule vorbei auf meiner Stammstrecke und bin da eben auch so gegen Ende der Einheit gewesen, auf der Straße gelaufen. Und vor mir fährt ein Auto und ist wirklich unmittelbar vor mir. Ich war direkt hinter dem Auto und das Auto fängt an zu blinken und blinkt und blinkt und fährt Schrittgeschwindigkeit und es macht aber nichts. Und ich bin so halb schräg hinter diesem Auto und ich denke mir, wann fährt er denn jetzt endlich rum, damit ich da mal vorbei kann? Und es passierte aber weiter nichts. Es ist immer noch weitergefahren und ich habe dann irgendwann wirklich, bin so neben das Auto gelaufen und habe dann ganz laut Mann geschrien, entscheide dich mal, und habe dann auch die ein oder andere Geste gemacht, die man hier Gott sei Dank nicht sehen kann. Und als ich dann direkt neben dem Auto war, habe ich gesehen, da saß halt eine Mutter mit ihrem Kind drin und dachte mir, oh, das war keine gute Reaktion von mir. Und habe das dann schon auf dem weiteren Weg reflektiert, habe mich aber auch nicht entschuldigt und war trotzdem eben sauer auf das Auto und oder auf die Fahrerin in dem Fall und bin einfach weitergelaufen und habe noch ein bisschen wütend geguckt. Und zu Hause habe ich mir dann gedacht, mein Gott, das war wirklich richtig dumm. Erstens mal, klar war das jetzt mal wieder für unseren Ruf wahnsinnig schlecht als Läufer. Auf der anderen Seite war da halt ein Kind und das Kind ist natürlich jetzt auch ein bisschen ja, geschockt gewesen wegen meiner doch relativ intensiven Reaktion. Und drittens habe ich mich halt auch nicht so ganz richtig verhalten, weil ich halt auf der Straße gelaufen bin, wo eigentlich das Auto fahren sollte und nicht der Läufer laufen. Und da habe ich mir im Nachhinein dann schon gedacht, na, das nächste Mal nimm dich vielleicht ein bisschen zusammen und ja, versuch ein bisschen relaxter zu sein. Ja. Ich kann mir bei dir kaum vorstellen, irgendwie. Ja, ich auch gar nicht. Ich hätte Blut wie die Decke. Naja, man kann schon mal ganz schön wütend werden. Ich hatte mal so eine ähnliche Situation mit einem Müllfahrzeug. Da war ich gerade in einem Tempobereich drin. Und dann ist so ein Müllwagen vor mir abgebogen und musste halt stehen bleiben, weil die halt die Tonnen da einladen mussten. Und den habe ich auch ein bisschen angeblufft. Und eigentlich war ich auch ihm im Weg und nicht er mir. Und ich dachte mir, mein Gott, die müssen jetzt einfach ihre Arbeit machen. Und ich bin hier am Laufen und kann es eigentlich genießen, wenn ich wollte. Ja, da habe ich mir dann auch gedacht, eigentlich ein bisschen doof reagiert. Aber Laufen ist ein emotionaler Sport, wir wissen es alle. Das Yes. stimmt. Adrian, willst du weitermachen? Ja, mache ich mal weiter. Ich habe eigentlich eine Frage, die in erster Linie so, wie sie klingt, so an Triathleten, also so hier in erster Linie an Henning gedacht sein könnte. Aber ich weiß, heutzutage machen das auch viele andere Ausdauersportler, auch Läufer. Und zwar, Beine rasieren oder nicht? Wer von euch rasiert sich die Beine? Ich nicht. Ich weiß, das ist eigentlich wirklich so eine typische Triathlon-Frage, weil ich Ja, glaube, mittlerweile nicht mehr. Das, also früher definitiv ja. ja, aber man sieht ja heutzutage sehr viele Läufer, die auch rasierte Beine haben. Ich meine, gut, von Schwimmern oder Radfahrern brauchen wir gar nicht sprechen. Die haben ja grundsätzlich, diese Schwimmer sind ja sogar ganzkörperrasiert. Ja, aber auch die Läufer. Henning, wie sieht's aus? Nee. Nicht, Ich habe mir okay. so einmal gestutzt und ich hatte so Ende letzten Jahres, bedingt durch eine OP, habe ich mir dann, musste ich das eine Bein rasieren, habe ich mir beide Beine rasiert. Und das waren Schmerzen, als die Haare dann wieder rauskamen. Und Okay. ich glaube, ob ich mir die Beine rasiere oder nicht, bringt mir auch keinen Hawaii-Titel. Nein, definitiv nicht. Definitiv, aber ich glaube, das ist auch so, also zumindest kenne ich das so aus meiner Triathlon-Zeit, gerade so die Anfangs-Triathlon-Zeit, ja, war das schon so ein irgendwie Ding, ne? So irgendwie, ja, sieht irgendwie cool aus, finde ich. Was ich auch finde, ist, du hast sehr gutes Wassergefühl, wenn du die Beine rasiert hast und wahrscheinlich den ganzen Körper. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich rasiere mir nur die Beine, also von daher kann ich nur davon sprechen. Aber ich finde es im Wasser ist das wirklich sehr, sehr, sehr cooles Gefühl. Und ja, bei der Massage ist das natürlich halt sehr angenehm, ne? Wenn man rasierte Beine hat. Ja, ich hab ein Jahr lang einmal die Woche Massagen gekriegt und ich fand es jetzt nicht unangenehm. Okay. Mit mit Haaren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es Ich eher glaube, das unangenehmer, hängt von keine der Haare zu Behaarung ab. haben. Ja, ich hab einen sehr starken Haarwuchs an den Beinen, wirklich sehr stark. Aber deshalb rasiere ich sie mir halt auch nicht mehr ab, weil das wirklich so übel an manchen Stellen eingewachsen ist. Das tat mehr weh als die Narben, die ich am Bein hatte Ende letzten Jahres. Krass. Und wenn, würde ich sie mir vielleicht stutzen, wenn es mir irgendwas bringen sollte, wie auch immer. Aber wie gesagt, ein Hawaii-Podiumsplatz bringt es mir nicht. Nee. Und dann weiß ich nicht, dass wenn mich dann irgendwelche Männer sehen, nur die Beine, dass sie mir dann hinterherpfeifen. Also. Wäre es schlimm? Der Henning ist es vergeben. Also Ja. verheiratet, das wollte ich sagen. Nee, Gut, deshalb nein. also. Also Oh. kurz und knapp, nein, ich rasiere mir nicht und es passt auch so. Ich hole mal Henning Schön. aus dieser Misere raus. Ludwig, wie sieht es bei dir aus? Ich mache das definitiv und ich mache es voller Überzeugung. Ich sage das hier mal in aller Deutlichkeit. Nein, ich mache es Sehr gut. tatsächlich. Ich mache es tatsächlich. Aus ästhetischen Gründen ebenso wie vom Gefühl finde ich das sehr angenehm. Also ich weiß nicht, ich finde das auch jetzt nicht unbedingt Männer ungewöhnlich, heutzutage ja Gott sei Dank sowieso nicht mehr. Ja, also ich kann dazu eigentlich gar nicht recht viel mehr sagen. Ich finde es definitiv für mich angenehmer. Ich bin auch jemand, der so, ja, der so Körperbehaarung an den Beinen auch nicht so toll findet. Und ich mochte es eigentlich auch nie bei mir. Ich habe auch eine relativ starke Beinbehaarung tatsächlich, das stimmt. Am Kopf habe ich zu wenig, am Bein zu viel. Weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Und deswegen, ja, rasiere ich mir die so, ich würde sagen, einmal die Woche. Das reicht dann auch. Und es ist danach ein super angenehmes Gefühl. Das Nachwachsen, da gewöhnt man sich dran, würde ich sagen. Ja, und beim Laufen selbst weiß ich nicht, ob der Unterschied so wahnsinnig groß ist, aber ja, irgendwie, gerade wenn man so Tights anhat im Winter, finde ich es eigentlich ganz angenehm. Und im Sommer fühlt sich zumindest ein bisschen aerodynamischer noch an. Wahrscheinlich bringt es 0,0, aber Placebo ist ja auch wichtig. Insofern, ja, also ich finde es total gut und mach das gern und oft und also regelmäßig. Dann steht 2-2 hier im Podcast. Du machst es auch. Ja, also ich mache das schon seit solange ich Adrian eigentlich den Triathlet Sport gewesen. mache. Also Ah ja. spätestens, wann habe ich, ich glaube 2002 habe ich mit Triathlons angefangen oder 2001 sogar und seitdem rasiere ich mir die Beine. Ich kann gar nicht ohne, also ich muss sagen, wenn du dir so lange die Beine rasierst und dann, also ich mache das halt immer zum Frühling hin, also jetzt zu der Zeit, ne? Und im Winter mache ich es halt nicht. Wird dann wärmer. Ja, aber auch nicht deshalb, ne? Da denke ich mir, okay, da brauchst du es jetzt nicht, irgendwie im Winter großartig die Beine zu rasieren. Aber sobald irgendwie die Sonne rauskommt und man jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte nicht aufs Fahrrad steigen mit behaarten Beinen. Das ist schon so drin, das könnte ich einfach nicht. Gut. Ja, wir haben übrigens, seit wir diese Frage diskutieren, drei Zuschauer verloren. Vielleicht sollten wir jetzt einfach die nächste Nee, Frage machen. das liegt daran, dass 2015 ist und diejenigen, die wollten wahrscheinlich Ah, den Mandalorianer gucken. Keine Ahnung. Habe ich aber auch geweckt. 2015, bam, weg. Aber okay, wir sind ja gleich fertig. Haltet noch ein bisschen durch, dann könnt ihr gerne den letzten Jedi gucken danach. Meine Frage, ich habe meine Frage gleich ein bisschen anders verstanden als ihr, und zwar dachte ich ein bisschen, es geht ein bisschen um Off-Topic, deswegen habe ich einfach die Frage genommen, die wir in Doc geschrieben hatten, und zwar würde mich interessieren, und ich fange einfach mit meinen an, was euer Guilty Pleasure ist. Meins ist, ich muss echt zugeben, ich schäme mich auch ganz klein ein bisschen dafür, ist Let's Dance und Take Me Out. Also ich gucke nie RTL, das muss ich sagen, aber die zwei Sendungen, die sind bei mir komischerweise mittlerweile Standard. Und zu Let's Dance habe ich sogar eine Geschichte dazu. Und zwar hat. Entschuldigung. Ja, Okay. siehst du, wenigstens ist meine Frage so gut, dass der Henning sich einfach jetzt komplett wegschmeißt. Pass auf. Ja, die ist richtig. Pass Deine auf. Antwort ist aber noch Ja, geiler. pass auf, ich sag dir jetzt mal, wie ich zu Let's Dance gekommen bin. Und zwar. Dann gab es mal eine Zeit, da hat mich der Daniel, schönen Gruß, dazu gefragt, ob ich im WAEW bei ihm mit. Nee, Quatsch, der Matt war es. Nee, der Daniel war es über Matt, so, egal. Auf jeden Fall sollte ich im WAEW mitlaufen. Meine Eltern wohnten zu der Zeit noch im Wuppertal und die guckten Let's Dance. Die sind ins Bett gegangen und ich habe den Scheiß bis mitten in die Nacht fertig geguckt. Und seitdem gucke ich das, warum auch immer, ich weiß es nicht. So, jetzt ihr bitte, haut mal richtig was Okay. raus. Beim Adrian wissen wir, es ist Taylor Swift. Henning? Das Also war auch ich eine finde. Geschichte für erzählen. Und Portugal-Gag bleibt mir jetzt erhalten, wahrscheinlich bis zum Ende. Ja, stimmt. Ja, da saß du begeistert auf dem Bett und meintest, boah, guck mal hier ein Live-Konzert von Taylor Swift. Ich glaube, Henning, ich glaube, da hatten wir das eine oder andere Bier zu viel aufgemacht. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so diese ganzen Reality-Shows und Tanzshows finde ich absolut schwachsinnig daneben. Es gibt wirklich für mich nur eine Show, die für mich der absolute Wahnsinn ist. Da kann sich jede andere Show hinten einreihen, auch so wie der Bachelor oder weiß ich nicht, Love Island. Das ist dagegen wirklich ein Fliegenschiss. Sommerhaus der Stars, da gibt's nichts drüber. Und da bin ich auch absoluter Fan von. Aber mich auslachen, das ist ja genauso schlimm. Deswegen musste ich ja so lachen, weil du mir das gebracht hast und ich dachte mir, ey, das ist doch alles Kinderkacke dagegen. Sommerhaus der Stars, absolute Premium-Sendung. Oh Nicht. Gott. Ja, nicht. Aber das ist wirklich, wenn man sich wirklich berieseln lassen will, nach wirklich einer anstrengenden Woche, gucke ich mir das an und denke mir, das sind Prominente. Da stellt sich die Frage, sind das prominente Fragezeichen? Da sagst du nein. Die stellen sich so dar und da denkst du, die waren zwar schon in der Öffentlichkeit und denken, die sind ach so toll, aber weißt du, die gehen auch nur zum Scheißen auf Toilette. Und viel Dünnpfiff kommt ja halt auch aus dem Mund raus bei denen, ne? Weil, also muss ich ganz ehrlich sagen, was ich da sehe. Aber das beflügelt mich so ein bisschen, dass die halt drücken können, wie sie wollen, und irgendwie kriegst du dann halt aus Kacke keine Diamanten hin, ne? Und das zeigt mir das immer wieder. Aber das ist so meine Sendung, wo ich sage, das ist es. Okay, Adrian? Naja, ich bleibe jetzt bei Taylor Swift. Okay, da Ludwig? Ja, was Adrians Taylor Swift ist, ist meine Britney Spears, ne? Oh! Oh. Oh. Ja, ich meine, das Gute ist bei mir halt, ich habe drei Töchter, ne? Das heißt, so Sachen wie Let's Dance oder The Masked Singer oder sowas, das kann ich alles Ey, abarbeiten The mit Masked meinen Singer Töchtern. ist Da kann ich. cool. Das ist das Beste, was es Ja, finde ich momentan auch gibt. super. Ich finde es auch super. Ich finde es halt kein Guilty Pleasure, weil ich es wirklich cool finde. Und für mich ist ja die Nonplusultra-Sendung Voice, ne? Voice Kids, Voice of Germany, alle Formate, außer die Senioren, finde ich jetzt nicht ganz so spannend, aber sonst sehe ich das total gerne. Und eben mit meinen Töchtern zusammen. Deswegen kann ich sagen, es gefällt mir oder es gefällt meinen Töchtern, dann komme ich überall gut raus. Aber Britney Spears ist halt so eine meiner Jugendheldinnen damals gewesen. Ich bin ja 90 jetzt so ein bisschen, ne? Also 80 geboren und dann in den 90ern meine heiße Phase gehabt. Und das ist mir halt geblieben. Und ja, ich höre die immer noch gern und höre die auch ja, beim Laufen, auch mal außerhalb vom Laufen und so. Und ich finde die immer noch gut. Kam jetzt lange nichts Neues mehr, leider, muss ich fast sagen. Und deswegen ist das mein Guilty Pleasure, den ich aber gar nicht so guilty finde, ehrlich gesagt. Aber ja, Also, eben. seitdem du sich dann den Kopf rasiert hast, rasierst du dir die Beine, oder? Wie sieht das aus? Also die Haare sind ähnlich wenig inzwischen bei mir, leider an der einen oder anderen Stelle, aber unfreiwillig, muss ich sagen. Also insofern, nee, damit nichts zu tun. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch eine kleine Geschichte mit Britney Spears, und zwar, Britney Spears war mein allererstes Konzert. Oh, In ja. Frankfurt. Das siehst du, ich So. habe sie nie live Der gesehen. Henning ist jetzt komplett still, der hat jetzt den Glauben verloren. Wir sind jetzt nur noch Ich wusste 15 davon, ich wusste davon. Ja, also ich sag mal so, die drei, die jetzt Mandalorianer gucken gegangen sind, die haben einiges verpasst. Sagen wir es mal so. Also ihr könnt gerne auch, die Zuhörer und Zuhörer, die noch da sind, könnt gerne mal auch euer Guilty Pleasure reinschreiben. Wer kann Let's Dance, Britney Spears oder, also was ich denke, also Henning hat den Vogel abgeschossen, Sommerhaus der Stars ist, also das geht ja gar nicht an mich. Aber okay. Ja, hier, Hannes schreibt gerade Britney bei der Tempo-Einheit. Ich kann nur empfehlen, also so Blümchen. diese Remixes, die es da auch gibt von ihr. Da gibt es ja auch so ein Remix-Album. Das ist schon, da kann man schon durchaus auch mal schnell laufen dazu. Na klar. Probier Probier's das mal einfach mal aus. aus. Ja. Also, Wir sollten jetzt das Thema wechseln. genau, Ja, das der. erste Konzert, das ist vielleicht gut. Heiko fragt gerade, was ist das erste Konzert von uns gewesen? Finde ich auch eine schöne Frage. Ja, Britney Spears Ich bleibt habe also dabei. so gemeint, dass es das erste Konzert vom Lukas war, oder? Aber. Ach so, aber es ist trotzdem eine gute Frage. Dann Ja, frage ich jetzt trotzdem eine gute nochmal. Was war Frage. euer erstes Konzert? Ja, also es war, wie gesagt, mein erstes Konzert in Frankfurt. Also nicht ihr erstes, aber meins dafür. Wie gesagt, in Frankfurt Festhalle war, weiß ich noch, ziemlich mittig. Ich habe nicht so viel von ihr gesehen. Ich war auch noch ein bisschen kleiner, ich glaube, ich war 16 oder sowas. Könntest du sehen, wie alt ich bin. Also bei mir war es Metallica irgendwann in den 90ern in Gelsenkirchen. Okay. Krass, das Ja. wusste ich nicht. Ich wusste, dass Siehste? bei Offspring war es und das hat dich ziemlich geprägt, hast du mal gesagt. Definitiv. Also vor allem das, was da drumherum abging, das hat mich geprägt. Henning? Ich glaube, das waren damals in Göttingen bei uns die Ärzte. Oh, das ist cool. Oh, cool. Da kann ich nicht mithalten, Leute. Ich glaube, ich bin doch raus jetzt. Also mein erstes Konzert war die erste allgemeine Verunsicherung. Oh, okay. Kennt ihr die noch? Nee, ich Klar, wüsste wollte gerade gar sagen, nicht. dann Ich ist es wette, aber schon lange her, wenn oder? du Dann was warst du vor vorsingst, 80 dann weiß Jahren. ich, wer es ist, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, das ist diese österreichische, ich glaube, die gibt es schon gar nicht mehr, Nee. österreichische Gruppe. Ich glaube, Küss die Hand, schöne Frau oder sowas Ah, haben sie ja, okay, gesungen. doch. Ja, ich habe mir Es schon gedacht, ich weiß. ist, glaube ich, doch so Neue Deutsche Welle mäßig, ne? Ja, ein bisschen später, Gott sei Dank. Also Neue Deutsche Welle war nie so meins, aber so in die Richtung geht schon ein bisschen. Die waren aber teilweise auch durchaus politisch. Später dann gerade sind es auch ein bisschen politischer geworden. Da gibt es auch ganz coole Songs von denen, also die schon auch ziemlich gute Texte haben. Aber gut, ich war damals halt ein Kind, ne, muss man wirklich sagen. Ich war vielleicht 11 oder so. Ich war mit meinen Eltern da. Und insofern, ja, mein Gott. Also das war vielleicht auch so eine Art Guilty Pleasure damals, ich weiß es nicht. Ja, damals hast du sicher nur deine Eltern begleitet, aber ich Ja, so, denke ich mal, war jetzt das war gezwungen. prägend für Britney Spears, glaube ich schon. Wahrscheinlich, ja. Aber ich bin später auch noch wirklich auf die richtig coolen Konzerte gegangen, das darf ich auch sagen, aber okay. Ja, das habe ich bei den Off-Track-Episoden gemerkt, Yes. immer wieder, Ja. dass du schon auf coolen Konzerten warst, Ja, definitiv, ja. genau, ja. So, Ja. dann. Aber das ist, finde ich, eine super Überleitung, weil wir haben nämlich noch einen Punkt. Genau, danke. Genau, darauf wollte ich jetzt Danke, gerade Heiko. hinaus. Ich muss leider echt nochmal kurz stoppen, weil wir haben nämlich noch eine Frage, die passt ganz gut in diese etwas Okay. peinlichere Fragenkatalog, über Instagram bekommen. Und zwar von Killerzwerg, der gerade auch online war, vielleicht auch sogar noch dabei ist. Ich hoffe es jedenfalls. Schreib in den Chat. Genau, und zwar fragt er über Instagram, ich wollte mal fragen, ob ihr Tipps habt, und jetzt kommt's, und er sagt, das ist nicht als peinliche Frage gedacht, was den taub werdenden Genitalbereich beim Radfahren beziehungsweise auf dem Hometrainer mindern oder dass es vielleicht ganz ausbleibt. Wenn Also ich ganz länger Rad fahre, gegenschnippen. bitte? Nein, Gegenschnippen. Henning, das ist doch Quatsch. Warte, es geht noch weiter, Moment. Wenn ich länger Rad fahre, schlafen bei mir die Kronjuwelen ein. Ja, Klingt doch. vielleicht günstiger, als es ist. Ich habe Nein. schon verschiedene Sattel- und Sattel-Einstellungen probiert, aber nach einer gewissen Zeit passiert es dann doch wieder. Komm zum Ende. Ich bin schon ganz heiß darauf zu antworten. Ja, bitte, Mir ist zu Ende. passiert das auch öfters mal. Das Einzige, was hilft, ist, wenn du gerade vielleicht am Berg bist, mal aufzustehen und da mal vielleicht mal so 2, 3 Minütchen normal fahren und dann, ja, also. Ich habe es gemerkt, Also, das ist bei mir so, wenn du ziemlich weit vorne auf dem Sattel sitzt. Dann, ja. Henning? bei Swift ist das, wenn du Swift fährst, da du ja immer in der gleichen Position bist und ja immer strampelst wie ein Weltmeister, ist es eh relativ zeitnah, dass es unten rum einschläft. Was wir den Killerzwerg vielleicht noch empfehlen könnten, Adrian, korrigier mich bitte, aber das ist nicht nur die Sattelposition ändern, sondern vielleicht auch mal irgendwie die Fußstellung, sprich die Glizen ein bisschen verstellen, weil auch gerade viel Belastung über die Füße kommt und das beeinträchtigt ja doch schon auch das Sitzen auf dem Damenbereich, jetzt gerade bei den Männern. Ja, ich würde auch in diese Richtung gehen. Ne? Also ich meine, du hast schon recht, Henning. Ne? Also grundsätzlich vielleicht noch mal so an der Sitzposition überhaupt, ne? An der Position am Fahrrad, da vielleicht sich mal erkundigen, ob man da richtig sitzt. Aber dazu kommt noch ein Punkt, und zwar eine gute Radhose ist echt Gold wert, definitiv. Ne? Also ich Stimmt. glaube, man sollte wenn man viel Fahrrad fährt, dann sollte man nicht an eine Radhose sparen. Also da ein bisschen Geld zu investieren, das lohnt sich. Und nicht mit dem Triathlon einen Teiler 120 Kilometer im Training fahren. Da weiß man Genau. nämlich auch danach, dass das Ding taub ist ohne Ende. Genau. Dann bleibt es auch taub. Da kann ich wirklich nur empfehlen, das habe ich bis jetzt zweimal gemacht. Einmal für mein Rennrad habe ich ein Bikefitting gemacht, was wirklich viel gebracht hat, weil ich hatte Knieschmerzen und hatte halt auch immer ein Taubheitsgefühl im Lendenbereich. Und wenn der Killerzwerg Triathlon macht und ein Zeitfahrrad, da auf jeden Fall, weil ich habe auch gemerkt, nach dem Bikefitting, der Fitter, der hat sich da auch wirklich Zeit genommen. Ich war da, glaube ich, 4 oder 5 Stunden. Hast du schon mehr Druck auch beim Laufen, weil das dann nicht mehr so auf die Hüften geht, auf dem Rücken und auch gerade, ich hatte gerade beim Triathlon das Problem, dass mein Magen so ein bisschen eingeklemmt war, weil man ja direkt über dem Tretlager sitzt und dadurch dann halt auch untenrum, dass es relativ schnell taub geworden ist, dass ich auf dem Sattel hin und her gerutscht bin. Das kann ich nachvollziehen, dass das sehr unangenehm ist. Und so wie Lukas sagt, am Berg aufstehen, beim Bergabfahren vielleicht einfach mal klein machen oder sowas und auch mal die Position der Hände mal wechseln Rennradlenker, weil damit entlastet man ja auch so ein bisschen den Sitzbereich, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit Unterlenker fährt, sondern auch mal einen Oberlenker geht oder mal ein bisschen breiter greift oder ein bisschen schmaler. Das hilft auch. Okay, da haben wir doch eine sehr ausführliche Antwort bekommen. Ich glaube, das hilft auch dem Killerzwerg vielleicht demnächst mal. Wäre cool, wenn du es uns mal schreibst, wenn dir die Tipps vom Henning geholfen haben. Wie gesagt, aufstehen hilft mir immer, zumindest bei Zwift. Ja. Da der Ludwig mir so ein bisschen die Überleitung kaputt gemacht hat, aber ich hier der König der Überleitung bin, kommen wir jetzt zu eingeschlafenen Genitalien dazu, dass wir beim Fahrradlesen aufstehen und zwar zu den guten Songs. Und dann würde ich da gerade mal Ludwig doch mal deinen Song, den du dir mal hier ausgesucht hast, aussuchen. Zum 150. kann ich dazu noch sagen, haben wir eine kleine Premiere und zwar suchen wir uns alle viermal Songs für unsere Liste aus. Ja, so. Jetzt kann ich meine Ehre wieder retten. Genau, mach du es mal, Ludwig. Ja. Okay, also ich habe eigentlich, also meine absolute Lieblingsband, und ich glaube, Adrian weiß das auch schon aus unserem Off-Topic-Format, meine absolute Lieblingsband immer schon oder ganz, ganz lange ist Linkin Park. Die haben mich in ganz vielen Lebenssituationen schon begleitet. Die habe ich immer gerne gehört und ich habe sie Gott sei Dank noch vor Chesters Tod, der vor 2 Tagen übrigens Geburtstag gehabt hätte, noch live gesehen in Berlin vor, ich glaube, 3 Jahren oder so. War eines der besten Konzerte, die ich je erlebt habe. Und deswegen habe ich einen Song mitgebracht. Crawling heißt der, vom, ich glaube, Hybrid Theory Album. Crawling, der ein Song mit vielleicht den besten Strophen, die ich kenne. Also wirklich ganz, ganz toll, wunderbar gesungen. Geht trotzdem auf die 12, der Song, ist aber trotzdem auch so ein bisschen episch und toller Text, tolle Musik. Linkin Park at its best und deswegen muss der unbedingt auf jede Playlist, mit der ich irgendwas zu tun habe. Auf jeden Fall ein cooler Song. Adrian? Ja, also ich wollte erstmal reinwerfen, dass diese Songs auf unsere Wechselzone Off-Track-Playlist draufgehen. Ne? Die Hörer des Wechselzone Off-Tracks-Formats, die können das ja schon. Ne? Da haben wir auch immer einen Song zum Ende und da kommen die ganzen Songs drauf. Das zum einen. Zum anderen, ich habe auch überlegt, was nimmst du jetzt für einen Song für diese spezielle Episode? Aber ja, habe mich dann für das Hip-Hop-Duo Run the Jewels entschieden, die ich auch super gerne höre, auch momentan super gerne höre, und zwar mit dem Lied Blockbuster Night Point One. Ja, einfach mal reinhören. Richtig, richtig cool, gerade beim Laufen. Oder geht auf die Wechselzone-Playlist. Das sowieso. Da ist schon einiges Cooles drauf übrigens. Unbedingt anhören. Definitiv. Cool. Henning, was hast du uns mitgebracht? Die Band Mastodon. Ah, sehr cool. Und, kennst du, ja? Ja, klar. Ich kenne die auch. Hätte ich, ja. Und den Song, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, weil britisch wird das, glaube ich, ein bisschen anders ausgesprochen als amerikanisch. Toe to Toes. Okay. Und da gibt es auf YouTube auch ein richtig fettes Video. Das ist ja, die Studio-Performance, sage ich mal, oder die Studio-Edition. Und die Jungs habe ich auch schon öfter mal live gesehen. Und die finde ich wirklich genial. Ich glaube, ich könnte jetzt Listen füllen ohne Ende, aber diesen Song, den höre ich mir momentan ganz gerne an. Und ja, die sind ja ein bisschen ab und an ein bisschen härter, aber gerade dieser Song, der Text ist halt auch wirklich geil, dass man auch gerade, wenn man vielleicht Intervalle auch mal prescht oder sowas, und ist sehr melodisch und ja, deshalb finde ich, der Song passt eigentlich auch immer ganz gut, wenn du mal so ein bisschen knüppeln möchtest. Okay, dann bin, glaube ich, ich dran und ich bin an die Sache rangegangen, so wie mache ich es? Mache ich es ernst oder mache ich es ein bisschen witzig? Wenn ich es witzig gemacht hätte, hätte ich Britney Spears genommen, aber da hätte der Ludwig sich gefreut. Deswegen habe ich es ernst Kommt schon noch genommen. irgendwann. Ja, bestimmt. Ich hab es ernst genommen und einen Song von einem Album genommen, das ich irgendwann für mich entdeckt habe und das so durchgesuchtet habe. Und ich konnte es sogar an Adrian verkaufen, da bin ich sehr stolz auf mich gewesen, und zwar nämlich von Billy Talent, St. Veronica. Oh ja, Billy Talent ist auch sehr gut. Ja. So viel dazu. Also ihr Gut. könnt die Songs jetzt direkt hören, ne? Die sind jetzt bereits auf der Playlist drauf. Sehr cool. Ja, dementsprechend war es das mit unseren Punkten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir leid, weil es lag eigentlich eher an mir, dass wir ein bisschen später aufgenommen hatten. Wir geloben Besserung. Vielleicht kommt demnächst mal wieder was. Und Bei dann doch. Episode 300 dann mit Bild. Genau. Da, Oder dafür, 150 Jahre. da, ja. Dafür müsste ich aber mir erstmal, glaube ich, einen neuen Laptop kaufen, weil meine Kamera kaputt ist. Nichtsdestotrotz, vielleicht ein anderes Mal. Genau. Ich danke an alle, die es so lange ausgehalten haben und auf jeden Fall die, die auch fleißig in den Chat geschrieben haben. Sehr vielen Dank an eure rege Beteiligung. Es macht immer wieder Spaß. Das haben wir bei der Live-Hawaii-Folge schon gesehen. Und heute hat es auch mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu interagieren. Deswegen machen wir das auch, glaube ich, zum größten Teil, weil wir auch so ein Stück was von euch zurückbekommen, und es macht dann umso mehr Spaß, weiterzumachen. Und ich gebe ab an, wer möchte. Henning. Ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntagabend. Bleibt bitte gesund, vor allem auch eure Familien. Ja, kommt gut hin. Adrian? Ja, also von mir auch. Ne? Schönen Abend noch, bleibt gesund, ist das Wichtigste momentan, und ja, wir hören uns bald wieder. Jetzt Ludwig. Ja, also ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr gesund bleibt. Macht weiter Sport, aber macht's alleine. Bleibt zu Hause, wenn es möglich ist. Brecht trotzdem keine Kontakte ab, im Gegenteil. Und ja, und wenn ihr dann jetzt noch Zeit habt, dann könnt ihr auf jeden Fall uns noch auf Instagram folgen. Das ist, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiger Hinweis. Noch schöner wäre es, wenn ihr uns dann noch zusätzlich vielleicht eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts. Oder ja, sonst irgendwie uns weiterempfehlt. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüssi. Ciao. Ciao.